Hallo und herzlich willkommen zum 133. Concast Themenpodcast und dem ersten Podcast im Jahre 2021. Zumindest der erste, der im Jahre 2021 aufgenommen wird. Hey, der Jahresrückblick kam in diesem Jahr raus, wurde aber tatsächlich noch im letzten Jahr aufgenommen, aber so lang war. Ihr wisst ja, wie das läuft. Dieses Jahr beginnen wir nicht mit einem News-Podcast, sondern tatsächlich schon mit einem Themen-Podcast zum Release von Zero's Tea Time, dem Detective Conan Spin-Off, was am 14. Januar von Egmont Manga in Deutschland rausgebracht wurde. Und wir, das bin nicht nur ich, der Lasse, sondern an meiner Seite ist auch heute der Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Und an meiner Seite ist auch der Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer entspannten Teeparty. Genau. Das erste Detective Conan Spin-Off seit einer langen, langen Zeit, das zu uns nach Deutschland kommt, wenn man zum Beispiel jetzt die Short Stories oder die Anime-Film-Comics als Spin-Off sehen will. Jedenfalls mal wieder eine Detective Conan Manga-Veröffentlichung, die nicht der Hauptmanga und nicht ein Sonderband ist, dass wir das noch erleben dürfen. Schöne Zeit. Schöne Teezeit quasi. Zero's Tea Time, das Spin-Off, was sich um Toru Amuro dreht, erscheint seit Mai 2018 in Japan. Zufälligerweise ist ein Monat zuvor der 22. Kinofilm gestartet mit Toru Amuro in der Hauptrolle, denn der Charakter ist sehr, sehr beliebt in Japan und deswegen hat er sein eigenes Spin-Off bekommen. Wir sehen schon hier auf dem Cover Amuro, der uns eine Pistole entgegenhält, mit an der Seite Zero's Tea Time, Detektiv, dem deutschen Detektiv Conan Logo oben in der Ecke, auch mit der gleichen Farbe, 01 mit der Zero durchgestrichen, weil ne, Zero, 0, ja, versteht ihr? Und unten in der Ecke das Egmont Manga Logo in derselben Farbe. Wenn man sich zum Beispiel in unserem Con-Wiki das japanische Logo ansieht, dann sieht man, dass es ungefähr auch so in Japan umgesetzt wurde. Das heißt, das japanische Detective Conan Logo über dem Schriftzug Zero's Tea Time, der natürlich in Japanisch vertikal ein bisschen besser funktioniert als bei uns. Bei uns müssen wir es so ein bisschen drehen, wo eben auch diese 01 ist und an der Seite Furigana und alles. Und im Japanischen haben wir tatsächlich neben der japanischen Schrift noch ein Detective Conan Zero's Tea Time, eine schwarze Box mit dem englischen International-Titel, was Manga gerne mal haben. Und wegen dieser Box finde ich tatsächlich, dass das deutsche Cover doch ein bisschen schöner aussieht, weil bei uns nicht noch so eine schwarze Eggbox am Rand irgendwie hinzugefügt wurde. Ja, würde ich mich anschließen. Also wenn ich jetzt so das Cover bei uns anschaue, dann ja, wirkt das, ich sag mal, gehen wir bei Zero's Tea Time so von oben nach unten durch, dann ja, kann man dem weißen Strich so folgen. Amuros Anzug ist da auch ja relativ in der gleichen Farbe gehalten. Und das ja passt alles schön zusammen, harmoniert miteinander. Und wenn da jetzt die so plötzlich schwarz, so eine schwarze Box bei ist, ja, finde ich, harmoniert das nicht irgendwie so. Das ist, als wenn irgendwie ein Baustellenschild plötzlich auf der Straße im Weg ist und man kommt nicht durch. Wobei ich noch anmerken möchte, das haben wir ja, glaube ich, noch, haben wir noch gar nicht erwähnt, dass der Amuro, wobei ich mich auch täuschen könnte, den wir auf dem Cover sehen, ist der von Aoyama selbst gezeichnet oder von Herrn Arai? Der ist von Herrn Arai gezeichnet. Und apropos Herr Arai, wir sehen auch über dem Zero's Tea Time im Deutschen, im Japanischen ist auf der anderen Seite, Takahiro Arai und darunter steht Original Story Cooperation, Gosho Aoyama. Im vorläufigen Cover war das noch nicht so. Man kann das vorläufige Cover auch noch im Egmont Shop sehen. Da stand dann noch Gosho Aoyama und Takahiro Arai. Aber da hat scheinbar nochmal eine Änderung stattgefunden, die mehr dem japanischen Crediting entspricht, wo ja auch bei Gosho Aoyama so ein Original Story / Cooperation davor steht in Japanisch, weil er eben den Originalmanga gemacht hat und hier beim Konzept geholfen hat. Und ja, es ist natürlich auch sinniger, dass man den Hauptverantwortlichen zuerst nennt und nicht Gosho Aoyama und Takahiro Arai, weil der gute Arai die meiste Arbeit hier dran übernommen hat. Takahiro Arai ist ein kurz falls ihr ihn nicht kennt, oder beziehungsweise in Deutschland kennt man ihn nicht. Takahiro Arai ist wie Gosho Aoyama ein Mangaka, der vor allem in der Shonen Sunday veröffentlicht hat von Shogakukan und in einem in Schwestermagazin davon. Ist also eine Verlagslösung hier der Künstler für das Spin-off. Er hat unter anderem die Serie Arago gemacht, die sich um zwei Zwillinge dreht, die als Polizeibeamte in London übernatürliche Sachen bekämpfen. Und er hat noch Tenshu no Quadrable gemacht, was ein Action-Manga war. Und dann hat er verschiedene Adaptionen gemacht, wie Darren Shawn oder Le Miserable, die klassische Geschichte als Manga umgesetzt. Und dann eben nach der Absetzung seiner Action-Serie Tenshu hat er dann angeheuert, beziehungsweise ist halt quasi, hat die Aufgabe übernommen, eben Zero's Tea Time zu zeichnen im Mai 2018. Wir werden dann später auch nochmal in den Extras darauf eingehen, wie er und Gosho Aoyama so ein bisschen zusammengearbeitet haben. Wenn wir den Manga auf den Buchrücken drehen, dann sehen wir da alles nochmal, was wir auch auf dem Cover hatten. Der Amuro starrt uns nochmal an. Bei mir ist es ein bisschen so in der Buchbindung, dass das Seitenbild von Amuro ein bisschen aufs Cover überragt. Was ein kleines bisschen unschön ist, aber da muss man schon ein bisschen genau für hingucken, aber geht. Und auf der Rückseite haben wir dann noch wieder Mystery, die Genre-Einkleidung, wobei ich nicht genau weiß, ob das wirklich zu Zero's Tea Time passt. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Das lang erwartete Detektiv Conan als Logo, Spin-Off. Ob als Polizist, Rei Furuya, Detektiv Toru Amuro oder Bourbon, Mitglied der berüchtigten schwarzen Organisation, Zero ist ein Mann mit vielen Gesichtern. Doch was treibt der Superagent eigentlich, wenn er nicht gerade in spektakuläre Kriminalfälle verwickelt wird? ? Und dazu eine nette kleine Bonuszeichnung in Farbe von einem Menü, was man vielleicht im Café Poro so bestellen kann. Scheinbar kann man in Japan Sandwiches mit Chips essen. Egmont Manga, das Logo nochmal in derselben Farbe wie der Schriftzug, www.egmont-manga.de. Und der Preis 7 Euro in Deutschland. Auch hier wieder der österreichische Preis nicht mit drauf abgebildet. Und in der Schweiz gibt es keine Buchpreisbindung. Ja, finde ich ein sehr schönes Rücken-Cover-Motiv, wenn man das so sagt. Ja, passend angelehnt an das Café Poro mit den Amuro-Sandwiches und dann besagtem Eiscafé, wo wir dann noch zukommen werden in den Kapiteln. Also eine nette, passende Anspielung auch auf den Inhalt des Bandes. Und ja, ist so schön anzusehen und ja, mir persönlich gefällt auch die Einarbeitung des Detektiv Conan-Logos, so dass da nicht einfach nur Detektiv Conan so hintereinander fett gedruckt ist, sondern eben, dass wirklich das Logo so, ja, gemacht ist, wie wir es sehen, das finde ich, irgendwie hat das ein bisschen was. Ja, also bei mir ist es auch so, dass das vom Buchrücken hinten so ein bisschen auf die Rückseite vom Buch rübergeht, dieses Bild, was du auch eben schon angesprochen hast, lasse das bei mir auch leider so. Ansonsten muss man sagen, finde ich es insgesamt, wenn man sich das Cover vorne und hinten so ein bisschen anguckt, mir gefällt es im Weiß gehaltenen sehr gut. Wir erinnern uns an die Short Stories, die noch gekommen sind. Die hatten ja damals auch dieses Pflastermuster oder Ziegelsteinmuster, was wir auch bei den normalen Conan-Bänden haben. Und hier haben wir jetzt so ein ja, ganz schlichtes Weiß, wie es halt auch im japanischen Original ist. Und mir gefällt das wirklich sehr gut, weil es sehr edel wirkt, wie ich finde. Und mit dem Blau, diesem Hellblau, noch schöne Akzente gesetzt werden. Mir gefällt es wirklich sehr gut, die Gestaltung. Wenn wir den Band aufschlagen, erwartet uns auf gleich der ersten Seite nochmal der Amuro vom Cover, beziehungsweise nicht vom Cover, denn hier ist seine Jacke ein bisschen eher geschlossen. Dann 01, wieder wie auf dem Cover Detektiv Conan, das Logo Zero's Tea Time. Jetzt, falls man es auf dem Cover nicht erkannt hat, weil man es hätte auf die Seite drehen müssen, hier sieht man es nochmal normal. Takahiro Arai und dann nochmal Originalkonzept in Kooperation mit Gosho Aoyama. Das heißt, während es auf dem Cover noch auf Englisch scheinbar stehen musste, ist es jetzt hier auf Deutsch geschrieben. Warum auch immer warum da jetzt da eine Änderung vorliegt und warum auch immer dass hier jetzt Gosho Aoyama mit Betonungsstrichen geschrieben wird, aber naja, es sind Kleinigkeiten. Das stört natürlich niemanden. Das ist nur, kann man nur vielleicht sehen, wenn man das umschlägt und denkt, ach ja, das ist ja interessant. Da würde ich mal gerne die Gründe für erfahren, aber ich glaube, da steckt nicht so viel dahinter. Der Übersetzer hat Geld bekommen. Ich kann mir schon vorstellen, wahrscheinlich ja vorne die Covergestaltung jemand anders gemacht, als was drin ist. Und der eine hat es halt gesagt, okay, ich mache das mit Umlautstrichen und der andere, ich mache es ohne. So könnte ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, nur eine Kleinigkeit. Also das ist jetzt nicht, das fällt einem wahrscheinlich auch gar nicht auf, wenn man, also wenn man den einfach nur so aufschlägt und durchblättert. Ja, aber uns fällt es natürlich auf, wir gucken auf alles und auf alle Kleinigkeiten. Dafür sind wir ja auch da. Also wenn ihr das jetzt noch nicht bemerkt habt und erst durch uns darauf aufmerksam geworden seid, könnt ihr das ja mal in einem Kommentar erwähnen. Dank dem Concast sehe ich endlich klar. Klar sehen wir auch auf der nächsten Seite, der nächsten Doppelseite, eine kleine Vorstellung der im Band relevanten Charaktere. Natürlich eine Seite nimmt vollkommen Toru Amuro ein, dessen Backstory nochmal hier auch nochmal erklärt wird. Und dann sehen wir auf der nächsten Seite die Nebencharaktere, die in diesem Band wichtig werden. Azusa Enomoto, Midori Kuriyama, Yuya Kasami und Shuichi Akai ist ja auch dabei, obwohl Spoiler eher nicht sonderlich wichtig ist, aber I guess für die Backstory von Amuro relativ relevant. Und unten sehen wir nochmal stylisch das Zero's Tea Time, so in der grauen Schattierung quasi eingefräst, so halb von dem Kasten. Schick gemacht und bestimmt dann für Quereinsteiger bzw. Diejenigen, die nur so denken, ach ja, hier Detektiv Conan sehe ich da auf dem Cover, kann ich ja mal aufschlagen und dann so eine kleine Zusammenfassung für die relevanten Charaktere ist dann bestimmt sinnig. Ja, fand ich auch. Also auf jeden Fall nett, dass hier die Charaktere kurz erwähnt werden, weil man sie ja auch, wenn man jetzt nicht gerade der eingefleischteste Conan-Fan ist, der alle Folgen verfolgt und sich überall super auskennt, dann kennt man die hier Anwesenden vielleicht eventuell auch nicht, wenn man nur einige, ja, Ausschnitte, Folgen oder so verfolgt. Wir haben ja einiges inzwischen angesammelt. Von daher hier nochmal sehr nett, dass wir hier eine, ja, kleinen Charakterguide an die Hand bekommen für den vorliegenden Band. Ja, ist vielleicht auch nicht schlecht für den einen oder anderen Conan-Fan, weil ich muss auch ehrlicherweise zugestehen, wenn mich jemand gefragt hätte, wer Midori Kureyama ist, dann hätte ich auch gesagt. So, also ich hätte auf jeden Fall erstmal überlegen müssen, wo ich diesen Charakter hinstecken muss. Natürlich mit Bild, was man hier hat, dann wird es schon klarer und natürlich mit der Unterschrift, der eine Satz reicht dann auch, genau zu wissen, um wen es sich handelt. Ja, aber so, das ist vielleicht nicht ganz schlecht und Kasami ist ja jetzt auch nicht der Charakter, der auch in der normalen Detektiv-Conan-Serie ja, mit weiß nicht, mit aufsehenerregenden Auftritten sich, weiß ich nicht, hat rühmen können. Von daher ist es vielleicht wirklich gar nicht schlecht, hier diese Charaktere nochmal ja, zu erläutern für den Casual-Leser, aber auch für den Conan-Fan, sage ich mal. Auf der nächsten Seite sind wir schon drin im Inhaltsverzeichnis, beziehungsweise quasi im Menü, das uns hier im Restaurant Zero's Tea Time erwartet, 01. Time 1 bis 10 ist in diesem Band enthalten, die ersten 10 Kapitel des Spin-Offs. 145 Seiten wird hier angegeben also fängt das erste Kapitel an. Was aber ein bisschen trügerisch ist, denn wie wir noch sehen werden, zwischen den Kapiteln sind zwei Füllerseiten immer, die halt mitgezählt werden. Deswegen ist der Manga eigentlich nicht so lang, wie es das Inhaltsverzeichnis hier erscheinen lässt. Das erste Kapitel hat 24 Seiten, die anderen neun haben 12 Seiten, was die Standardlänge für ein Zero's Tea Time Kapitel ist. Damit sind wir am Ende dann bei 132 Seiten Manga insgesamt, reine Story. Und die restlichen Sachen sind ein bisschen Bonusseiten. Vielleicht von der Aufmachung her ist das alles ein kleines bisschen anders als bei dem normalen Con-Manga. Aber das ist ja auch ein bisschen was Schönes. Da hat man als langzeitiger Fan ein bisschen was zu entdecken, was hier auch so ein bisschen, ein kleines bisschen anders gemacht wird. Ich würde direkt mal einsteigen mit einer kleinen Zusammenfassung der ersten drei Kapitel. In Kapitel 1, Dreifachrolle, werden wir erstmal mit einer Farbseite begrüßt, beziehungsweise vier Farbseiten, die natürlich bei uns in Deutschland und im japanischen Band auch nicht in Farbe sind. Wie sich Amuro morgens auf den Weg macht ins Café Poirot. Er ist viel früher da als jeder andere und macht noch ein paar Sachen. Wir sehen ihn am Stuhl rumwerkeln, ein bisschen Luftbefeuchter machen, die Pflanzen aufhübschen, er wechselt eine Glühbirne. Irgendwann kommt dann noch Art zusammen und sie arbeiten sich so ein bisschen durch den Tag zusammen, quatschen ein bisschen. Es kommen verschiedene Kunden rein, wo man auch so merkt, der Stuhl, den er da geklebt hat, merkt ein Kunde tagsüber an, oh, der Stuhl wackelt ja gar nicht mehr. Kurios, Und Amuro achtet auf seine Kunden. Wir sehen, er ist sehr aufmerksam. Und Azusa merkt dann irgendwann auch an, hier wird dir das nicht alles manchmal ein bisschen zu viel. Jobs in Poro, gehst bei Herrn Mori in die Lehre und bist hauptberuflich direktiv. Du spielst hier nicht eine Doppelrolle, sondern eine Dreifachrolle, womit Azusa ja mehr Recht hat, als sie vielleicht ahnt. Womit wir so ein bisschen den Titel dieses Kapitels erklärt haben. Danach geht es dann wieder zurück in Amuros Wohnung und wir sehen eine Dreifachrolle von Amuro, nämlich die des Bourbon, wie er eine Pistole zusammen bastelt und ein Foto von Shuichi Akai anstarrt. Und dann sein Outfit aus dem Mystery Train tatsächlich trägt und den Mystery Train Passeringu an seinem Finger trägt, wie das im Anime ausgesprochen wird, und sagt, dass er Shuichi Akai gerne vergessen würde, wenn er es denn könnte. Womit wir, I guess, die Begründung haben, warum Shuichi Akai unbedingt vorne vorgestellt werden musste. Womit wir auch schon durch sind im ersten Kapitel. Doppelte Länge hat sich gar nicht danach angefühlt, weil es auch viele Seiten gibt, die nicht mit Text arbeiten tatsächlich. Für einen Detective-Conan-Fan fast unvorstellbar, aber in Zero's Tea Time wird auch viel visuelles Storytelling betrieben, ohne viel Dialog. Womit wir in diesem Kapitel einiges hatten, vor allem beim Waffenzusammenbau und so. Die einen ganz nett einführen, in die Geschehnisse von Zero's Tea Time, aber natürlich erstmal vor allem eine Rolle beleuchten. Und die anderen beiden Rollen werden, was sich ganz nett anbietet, in den nächsten Kapiteln vorgestellt. Einmal Kapitel 2, das ist doch ein Kinderspiel, wo wir ein bisschen mehr vom schwarzen Organisationsbourbon zu sehen bekommen, der mit Wermut im Arsène-Restaurant, das wir ja kennen, das kennen wir doch aus dem Fall mit dem nach dem Schwarzen Ritter, wo Ran und Shinichi essen waren. Ja, genau, dieses Restaurant ist das. Und dort gehen sie halt essen und liefern sich eine Konversation, die so ein bisschen hin und her geht, aber im Prinzip irrelevant ist. Sie werfen sich halt so ein paar Worthülsen zu und kommen irgendwann aufs Flambieren zu sprechen. Was dann auch das ist, was Amuro das restliche Kapitel macht. Er ist zu Hause und flambiert bei sich essen. Und macht das sehr ausführlich und sieht dabei schön aus, weil Amuro ist ein schöner Mensch, der schöne Sachen tut und ganz viel isst und aber zu viel zu essen gemacht hat. Und sich dann überlegt, das restliche Essen Kasami zu geben, den wir im nächsten Kapitel kennenlernen. Yuya Kasami von der Sicherheitspolizei, womit wir die dritte Rolle von Amuro ein bisschen besser kennenlernen. Eben den Polizisten Amuro, der bei einer Verbrecherjagd mithilft und mit seinen Boxkünsten einen Verbrecher ordentlich eine verpassen darf. Danach fährt er mit Kasami zu Hause, der aber allerdings in schlechter Verfassung ist. Er ist müde, er ist hungrig, er hat viel zu tun und schläft dann prompt auf der Heimfahrt ein, nachdem er sich die ganze Zeit einreden will, dass er nicht müde sei. Aber tatsächlich im Endeffekt schläft er ein und Amuro fährt ihn nach Hause und sagt, ich muss später mal mit ihm reden. Was wir tatsächlich in der nächsten Bonusseite danach tatsächlich sehen, wie die beiden sich so ein bisschen unterhalten. Vorher waren die Bonuszeichnungen so kleine zusätzliche Zeichnungen, aber es kann auch mal sein, dass so eine Bonuszeichnung eben so eine kleine Miniszene ist. Mit diesen ersten drei Kapiteln so hat man ungefähr Zero's Tea Time quasi in so einer Miniaturausgabe, die verschiedenen Aspekte der Serie, weswegen es ganz gut ist, die mal als erstes zu beleuchten. Wir sehen eben, aus welchen Winkeln wir Amuro betrachten dürfen. Wir sehen so ein bisschen den Ton der Serie und auch, wie die Serie anknüpft an die Hauptserie Detective Conan, nämlich sehr, sehr punktuell. Eben während sie im Café Pro sind, kommt auch irgendwie Lärm von oben und sagt, bei Herrn Mori ist mal wieder viel Krach und wir sehen so Schatten von Conan oder Kokoro und Shuichi Akai wird ein bisschen direkter angesprochen, aber da auch für den Mystery Train sehen wir halt das Outfit und den Ring und so. Und dann wissen wir als Detective Conan-Leser, aha, das kenne ich aus Detective Conan. Und weiter wird darauf nicht wirklich eingegangen. Und dann eben auch im zweiten Kapitel dann mit Wermut, die tatsächlich nie benannt wird und deren Gesicht man nicht richtig sieht, warum auch immer. Wo wir wissen, aha, das ist dieser Charakter, aber viel groß wird nicht drauf eingegangen und der ganze Ton der Serie wird so ein bisschen gesetzt. Ja, Bewertung des Falles gestaltet sich hier ein wenig schwierig. Lasse hat es schon angedeutet, bei seiner Inhaltsvorstellung. Einen klaren Fall haben wir hier anders, als wir es sonst immer aus Conan-Bänden gewöhnt sind, eher nicht. Auch aus Kaito Kid-Bänden, wo es immer um irgendeinen bestimmten Diebstahl oder sowas ging, können wir natürlich hier nicht zusammenfassen. Entsprechend gab es jetzt den Überblick über die einzelnen Kapitel. Und ich muss sagen, ich teile da Lasses Ansicht, dass das wirklich einen guten Überblick ist über das, was uns erwartet, auch im weiteren Verlauf des Bandes. Das sehe ich auch so. Und was ich finde, was man sehr gut herausstellen kann oder was mir positiv aufgefallen ist, ist, dass wir halt eben diese Sachen haben, wie zum Beispiel das Mystery Train Outfit, den Ring und natürlich auch immer so diese punktuellen Easter Eggs und auch in welchem Restaurant sich Burr mit Wermut trifft, dass das sowas ist, was ein Casual-Leser wahrscheinlich gar nicht so erkennt, aber für die Conan-Fans, die erkennen dann da halt, ich sag mal so, das ein oder andere Easter Egg und danach Ausschau zu halten oder zu gucken, das macht irgendwie schon Spaß, muss ich sagen, während man den Band gelesen hat, zu gucken, okay, ja, erkenne ich irgendwas oder worum geht's gerade, worauf wird gerade angespielt? Also ich weiß nicht, mir hat das beim Lesen relativ viel Spaß gemacht. Ich finde es auch erfrischend, wenn wir sonst immer nur sehr textlastig unterwegs sind, dass wir hier, ich sag mal, weniger textlastig sind und mehr mit Bildern gearbeitet wird, was mir eigentlich auch ganz gut gefallen hat, macht es zügiger zu lesen, also schneller zu lesen, die Kapitel. Und ja, zu den Kapiteln selbst muss man sagen, ist jetzt natürlich so handlungstechnisch nicht so groß Spannendes dabei. Man sieht halt, oder beziehungsweise ist mal ganz interessant zu sehen, okay, wie beginnt Tora Amuro sein Tag im Café Poirot, wie er sich so mit Wermut trifft und sich mit ihr so unterhält, sag ich mal eher, na, was heißt privaten? Sie unterhalten sich ja schon über das. Ja, ich weiß nicht, halt so, sie tauschen Wortphrasen aus, wie Lasse das gesagt hat. Aber ich weiß nicht, ich finde so diese Interaktion finde ich ganz interessant und mir hat auch ehrlicherweise gut gefallen, dass man Wermuts Sicht nie komplett gesehen hat und ihre Augen, aber man natürlich ganz klar wusste, wen es sich handelt und wer damit gemeint ist. Und ich denke mal, wenn das nicht so wäre und es kommt noch mal ein riesen Plot-Twist und es ist nur die Schwester von Wermut oder sowas und es wurde hier in Zero's Tea Time angeteasert, nein, also das glaube ich nicht. Von daher, weiß ich nicht, also ich fand die ersten Kapitel haben mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen und ja, weiß nicht, wir hatten Action drinne, wir hatten ruhige Szenen drinne, wir hatten so ja, gemütliche, friedliche Szenen, also es hat sich echt auch viel abgewechselt, hat mir gut gefallen. Ja, dann mache ich doch da gleich weiter und stimme da mit ein, obwohl wir gar nicht singen. ja, es ist hier sozusagen, möchte ich nochmal erwähnen, oder was heißt nochmal, möchte ich erwähnen, ist für mich die erste Berührung mit dem Detective Conan Spin-off Zero's Tea Time, weil ich es vorher noch gar nicht kannte und ja, jetzt das erste Mal diesen Band gelesen habe und überhaupt nicht wusste, was mich erwartet, und ich bin ja wirklich positiv überrascht, was man sozusagen aus einer, ja, ich sag mal, wenig textlastigen Story doch alles rausholen kann. Also, mir hat das wirklich sehr gut gefallen, angefangen mit Amuros Tag im Café und was er da alles macht, und dann kommt Azusa und sagt: Oh ja, ganz früh am Morgen bist du schon lange da. Und er sagt: Nee, bin gerade erst gekommen. Und er hat alles gemacht in diesem Café. Richtig gut. Und dann auch so ein bisschen, also zumindest ging es mir so, dachte ich, dass da so ein bisschen Mystery mit reinkommt. Das Feeling, als dann da diese im ersten Kapitel diese alte Dame kam und er guckt auf die Uhr und denkt sich: Ah, die kommt später als sonst. Und dann sieht er noch irgendwie, dass sie da irgendwie was aus ihrer Tasche holt, und dann kombiniert er in seinem Kopf da was zusammen und im nächsten Moment bringt ihr Azusa Wasser und dann sagt sie: Ja, ich wollte gerade meine Medikamente nehmen. Wie aufmerksam, dass sie mir gleich Wasser gebracht haben. Also fand ich richtig gut, dass das hier auch so ein bisschen, ja, Detektiv Mystery Feeling mit reinkam. So empfand ich das und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Und dann auch, ja, die weiteren zwei Kapitel, die wir jetzt gehört haben mit Wermut und ja, Bourbon, wie sie sich über die Organisation unterhalten und dann am Ende, wo man eben direkt die Anspielung hat zum Mystery Train und man weiß, wow, geil, jetzt geht der Mystery Train los, war ein super Fall damals und ich war super positiv gestimmt, obwohl ja gar nichts weiter passiert in dem Moment. Aber das fand ich auch richtig gut und ja, dann auch am, nee, nicht am Ende, aber jetzt im letzten Kapitel noch, diese Szene aus der Sicherheitspolizei mit Kasami und wo ja wirklich auch nicht so viel passiert ist, aber ich persönlich fand diese Action-Szene da, wo sie den Verbrecher verfolgen und dann schlägt Bourbon den und so, ich habe da irgendwie trotzdem richtig mitgefiebert und war ja wirklich begeistert davon, mal in seine Arbeit so reinzugucken und ja, war schon nach diesem ersten kurzen Einblick sozusagen sehr überrascht, sehr geflasht und habe mich echt gefreut, ja, dass Zero's Tea Time jetzt nach Deutschland gekommen ist und dass ich jetzt hier diesen Manga lesen kann. Also, ja, positive Überraschung. Gut, dann überraschen wir uns doch noch mal ein bisschen weiter, Olli, und erzähl uns doch vielleicht noch etwas über die nächsten paar Kapitel. Ja, da bin ich überrascht, dass ich dran bin. Nein, wir haben ja alles vorher abgesprochen, alles gut. Ja, es geht weiter mit Kapitel 4 oder Time 4, spezielle Roggenpasta nennt sich das und wir haben ein Titelbild, wo ja das Café Poirot abgebildet ist mit Azusa, mit Amuro und ja der Katze. Ist das eventuell der Captain, den man aus Detektiv Conan kennt? Ich weiß es nicht genau. Da gab es ja auch eine Katze, aber gut, gehen wir mal direkt rein. Ja, und in dem Kapitel befinden wir uns mit Azusa und Amuro in einem Einkaufszentrum. Und ja, sie kaufen halt alles Mögliche ein für das Café, was sie halt so brauchen, um es zu betreiben. Und dann lernen wir noch ein bisschen was kennen über so Marketing, warum man was wie einpackt und ja, all sowas. Und dann, ja, sind sie sozusagen mit ihrem Einkaufsbummel fertig und wollen sich dann an die Kasse anstellen und Amuro sagt einfach, ja, wir gehen einfach dahin, ne, wird schon passen. Und Azusa macht gleich so einen richtigen Special-Moment draus. Moment, wir müssen erst gucken, an welcher Schlange man am meisten Zeit spart, damit wir hier möglichst schnell raus sind und fängt das an, das so an zu analysieren. Und wo man dann so denkt, okay, ich hätte mich einfach nur angestellt, aber gut. Naja, während sie dann da so stehen, bemerkt Azusa, dass sie was, das Wichtigste überhaupt vergessen hat, nämlich den eingemachten Roggen, der namensgebende Titel dieses Kapitels. Eine Kleinigkeit. Ja. Das sind Roggen, also das sind Fischeier, Ah, sowas wie Kaviar. oh ja, die Betonung hier stimmt. Ich muss das auch googeln, weil ich habe mich erst gewundert, ob es ein Schreibfehler ist, ob es nicht doch die Roggenpasta. Ich meine, Pasta aus Roggen oder so, wenn die Nudeln aus Roggen sind, das hätte ich mir nur vorstellen können. Aber was Roggen ist, da musste ich auch erst mal gucken. Und ja, es sind Fischeier, okay. Ja, gut, siehst du, haben wir schon wieder was gelernt. Also Zero's Tea Time, super. Hier auch noch Lernlektüre hier und der Podcast auch, super. Quasi zweites Kochbuch, ja. Ja, genau. Ja, gut, dann ja, machen wir mit dem eingemachten Roggen weiter. Den haben sie nämlich vergessen und gehen dann dahin. Und ja, waren sie nicht die einzigen und noch eine andere Dame, die ebenfalls ein Restaurant führt, ist auch scharf auf diesen Roggen und es gibt aber nur eine Packung und ja, dann Azusa und die gute Dame streiten sich dann da so ein bisschen, was ich von Azusa überhaupt nicht erwartet hätte und ja, dann ist dann noch ein Mitarbeiter, den dann Amuro noch fragt, ob eben da noch Roggen da ist und dann telefoniert er mit seinem Chef und ja, dann ja, kann man sagen, dass Amuro aus dieser Gesprächsformulierung, die der gute Mann mit seinem Chef halt führt in diesem ja, Telefonat, sage ich mal, nenne ich es, kommt dann Amuro wieder so ein bisschen die Mystery-Schiene durch und er reimt sich da dann wieder was zusammen, dass eben doch mehr als eine Tüte vorhanden ist. Und ja, so endet das Kapitel glücklich sozusagen. Alle können diesen Rogen kaufen, die ihn haben möchten, denn es war doch noch welcher im Lager. Und ja, später sieht man dann am Ende auch, wie eben die Frau, die sich zuerst mit Azusa gestritten hat, dann versöhnen die sich und dann später ist sie sogar im Café Poirot als Gast. Und ja, Ende gut, alles gut. Dieses Kapitel endet glücklich und ist vorbei. Dann beginnt das nächste Kapitel. Und ja, bevor wir dazu kommen, noch eine kurze Anmerkung hier auf die Zwischenseite, die Lasse ja vorhin schon ab und zu mal genannt hat. Hier sehen wir Azusa, wie sie vermutlich diesen Rogen in einer Pfanne zubereitet. Ja, ein nettes, abwechslungsreiches Bild. Bevor wir zu Time 5 kommen, auch du mit Amuro und einem Regenschirm als Cover. Und ein Milchkaffee vielleicht, keine Ahnung. Da sind wir, ja, ein ganz anderer Szenenwechsel wieder bei der Sicherheitspolizei, wo er nämlich mit Kasami zusammen Schießübungen macht und ja, ihm dann so ein paar hilfreiche Tipps gibt, wie man denn am besten mit der Waffe umgeht, wie man sie richtig sauber hält und wie man am besten Volltreffer landet. Und ja, Kasami macht das dann, wie sein Vorgesetzter ihm das gesagt hat und ist plötzlich ganz begeistert, will sich zu ihm umdrehen und sich dafür bedanken, aber da ist Amuro plötzlich schon wieder weg. Ja, der ist nämlich inzwischen dabei, sein eigenes Trainingsprogramm zu haben. Und das sehen wir dann eben wieder in dieser textlosen ja, Erzählung, wie er läuft, jede Menge Sport macht, Klimmzüge, Seilspringen und alles in, keine Ahnung, ein paar Sekunden wahrscheinlich anhand seiner Uhr nachzuurteilen. Auf jeden Fall auch ein bisschen Action geladen hier. Ja, sehen wir, wie er sich fit hält und dann kommt so eine Szene, die wieder mit an seine Vergangenheit anknüpft, wo er gegen eine Brückenwand boxt und sich dabei an Shuichi Akai erinnert. Und ja, diese erschreckenden Bilder von ihm, sag ich mal, die spornen ihn so richtig an, ja, seine Wut rauszulassen. Und ja, das hat ihn natürlich alles mitgenommen. Und hier kommt das auch so ein bisschen rüber, dass er das mit sich rumschleppt und dass das nicht einfach für ihn ist. Und plötzlich spürt er jemanden, denkt, oh, da kommt jetzt jemand um die Ecke. Aber es ist nur ein ganz kleiner, süßer Hund, den er freundlich begrüßt und dann auch zu ihm nur sagt, dass der Hund wohl auch ganz alleine ist. Aber er sich dann von ihm verabschiedet und er nicht möchte, dass ihm der Hund folgt, weil es aktuell regnet und er möchte nicht, dass der Hund nass wird. Ist das nicht schön? Ja, damit endet das zweite Kapitel und im Zwischentext, oder nicht Zwischentext, im Zwischenbild sehen wir irgendwie, wie Amuro durch den Regen spaziert und anscheinend nach diesem Hund sucht, ob das ein Verletzter ist oder so, zumindest macht das den Einschein, dass er im Internet was eintippt, ob er was... Ich glaube, vielleicht schreibt er das irgendwo in so einem Forum, vielleicht so irgendwie so, vielleicht gibt es solche Seiten, wo man irgendwie sagen kann, dass irgendwo Streuner rumlaufen oder irgendwie verlorene Hunde sind, dass er das so postet vielleicht. Ah, das kann auch sein, ja. Ich hatte das so verstanden, dass er Kasami noch schreibt, dass er sich um Streuner kümmern muss. So, von wegen seinem Amt missbraucht und ein Sicherheitspolizist sich dann um Streuner kümmert. Okay, ja, das kann natürlich auch sein. Sehr interessant, dass wir selbst in so einer Zwischensequenz uns unterschiedliche Storys herleiten. Ja, dann kommen wir doch mal zum letzten Kapitel oder ja, meiner Vorstellungsrunde hier. Also wir sind noch lange nicht am Ende von dem Band. Das heißt, nicht auf die Zunge beißen und wir haben als Cover Amuro, der, ja, ich vermute, auf eine Straße blickt und wir sehen nur sein, ja, Auto sozusagen, als wenn wir auf dem Fahrersitz sitzen, denn wir haben das Lenkrad direkt vor uns, das Armaturenbrett und ja, schauen, wie Amuro da vor seinem Wagen steht. Ja, dann sind wir als nächstes im Café Poirot, wo eben Midori Kuriyama auftritt, die wir ja am Anfang bei der Charaktervorstellung schon gesehen haben. Und hier aber auch nochmal wird sie in einer, ja, konnenüblichen Namensbox wird sie vorgestellt, wer sie denn ist. Und sie berichtet Asusa und Amuro freudestrahlend, dass Eri Kisaki wieder einen Prozess gewonnen hat und die wollen da feiern und ja, die Juristen nutzen dann immer gerne die Schinken-Sandwiches aus dem Café Poirot, weil, und hier kommt ein kleiner Wortwitz, wenn man Schinken-Sandwiches bestellt, dann hat man im Gericht immer ordentlich Schwein. Bitte alle lachen. Fand ich ehrlich gesagt gut, dieses Wortspiel. Ich fand es auch nicht schlecht, aber es ist, also das Wortspiel ist schon so schlecht, dass es wieder ganz okay ist, ja. Ja. Oder ganz gut. Bei Schinken-Sandwich muss ich tatsächlich an irgendwie Schinken-Sandwich, Shinkansen, muss ich da irgendwie dran denken, aber damit hat das wohl nichts zu tun. Ja, wobei in Anlehnung, wie es weitergeht, dass nämlich Midori möglichst schnell zu dieser Feier muss, denn sie kriegt plötzlich einen Anruf und ja, da wird ihr gesagt, wo sie denn bleibt quasi, weil die Feier geht schon früher los, als sie gedacht hat. Sie hat sich um eine Stunde verschätzt und wollte eigentlich mit dem Taxi dahin fahren, aber das schafft sie mit dem Taxi nicht mehr, weil das wird ja ziemlich knapp. Weil ja, wenn man sich um eine Stunde verschätzt, so eine Stunde ist schon viel Zeit, da kann man schon mal ordentlich ja Zeit verlieren, wenn man das nicht alles richtig plant. Und sie ist auch ziemlich ratlos und sagt dann, ja, egal was ich mache, ich kommen sowieso nicht mehr rechtzeitig an, bis dann Amuro sagt, ja, kein Problem, ich habe da einen netten Sportwagen, den wir ja alle kennen, und ich fahre dich eben schnell rum, das kriegen wir schon hin. Selbstsicherer Toru Amuro hier in Person. Und ja, dann fragt sie auch, wie lange er denn noch Zeit hat, und dann sagt sie ihm, ja, so 23 Minuten sind es nur noch. Ob wir das überhaupt schaffen, und er ist natürlich selbstsicher wie immer. Klar schaffen wir das, aber in meiner Eigenschaft als Polizist, sicher ist sicher, bitte anschnallen. Und er möchte sich an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Ja, was zunächst nach einer entspannten Spazierfahrt klingt, ist, wie wir Toro Amuro vor allen Dingen auch aus Film Zero der Vollstrecker kennen, nicht ganz so entspannt, denn in seinem Mazda RX-7 kann er ordentlich auf die Beschleunigung treten und ja, da wird man schon mal ordentlich durcheinander gewirbelt, was Midori hautnah hier erlebt. Ja, und dann geht die abenteuerliche Fahrt los. Amuro driftet nur so um die Kurven, um möglichst keine Zeit zu verlieren und selbst gefährliche, ja, Fälle auf der Straße halten ihn nicht auf, denn plötzlich ist da ein Kind, was mit seinem Ball spielt und Amuro droht, dieses Kind zu überfahren, aber wie wir ihn auch aus Conan-Varianten kennen, öffnet er manchmal einfach seine ba Tür des Fahrzeuges, fährt weiter, lädt den Jungen ein, macht dann die andere Tür wieder auf, setzt ihn ab und sagt immer schön vorsichtig sein und fährt weiter. Und das Kind bedankt sich nur noch und Midori sitzt da nur und ist fassungslos, was dieser Mann alles macht und wie das alles eben geklappt hat. Ja, und dann kommt es nochmal, ja, zur Spannung am Ende, wo dann eine Brücke geflutet ist, also da ist die Straße unter Wasser, da kommt man nicht durch und deswegen, ja, ist die gesperrt und da gibt es eigentlich keinen Weg durch und deswegen. Ja, will sich Midori bei Amuro für alles bedanken und sagt, ja, wir haben alles versucht. Schade, na, dann wird das wohl mit der Feier nichts. Aber Amuro ist nicht Amuro, wenn wir ihn nicht kennen. Er sagt einfach, nein, halte dich einfach gut fest, kann nur ein bisschen holprig werden. Und dann gibt er wieder Gas und fährt an der Seite dieser Brückenwand über diese, ja, Überflutung hinweg. Und ja, dann schaffen sie es noch rechtzeitig zu der Feier. Und es ist der nächste Tag, alle sind glücklich und ja, Eri war auch sehr glücklich, dass das alles geklappt hat und dann ja, ist der nächste Tag und Midori muss wieder zur Arbeit, zu Eri Kisaki in die Kanzlei und Toru fragt sie nur ganz lieb, wie er halt ist, soll ich dich denn eben zur Kanzlei fahren, Und dann überlegt sie kurz und denkt sich, boah, das ist ja voll nett, dass er das macht. Und dann erinnert sie sich an unser Kapitel, was wir eben gelesen haben, und lehnt dann dankend ab. Ja, und damit sind wir am Ende dieses, ja, auch actiongeladenen Kapitels angekommen und haben wieder drei Auszüge gehört. Und ich habe mir gedacht, irgendwie, wow, ich rede hier schon über eine Stunde über drei Kapitel, die eigentlich ganz kurz sind. Ich glaube, ich habe zu viel Detektivkonan gelesen, weil ich sehe mir das Coverbild an und denke mir so, oh ja, das ist aus Band 84, das ist das, was er im Krankenhaus angezogen hat, die Jacke, obwohl die Jacke nicht relevant ist und wir sie nur in diesem einen Shot sehen. Aber naja, gerade in diesem Kapitel hat sich Takahiro Arai scheinbar von Film 22 und vielleicht auch Film 20 inspirieren lassen. Wenn man sich so anguckt, was für Stunts Amuro mit seinem Auto abzieht, das ist schon, hat schon, ist schon filmreif quasi. Nur ob das etwas so Tolles ist, wenn man sich die Detective-Conan-Filme bedenkt in Bezug auf Action, muss jeder für sich vermutlich selbst entscheiden. Ich muss sagen, ich hab so meine Probleme mit den Geschichten, je weiter ich in den Band komme, desto mehr habe ich bei jedem Fall irgendwie das Gefühl, naja, er trainiert so ein bisschen, okay, Blätter, Blätter, ist alles schön gemacht, schön gezeichnet, aber ich finde es am Ende doch alles insgesamt irgendwie ein bisschen belanglos und das wird sich auch nicht mehr ändern, wird aber so am Anfang, wenn ich diesen Band so von Anfang an lese, dann bin ich so dabei und dann ist alles ganz schön und hier nett gezeichnet und ach ja, das kenne ich, ach ja, hier guck, das kenne ich auch und hier passieren vielleicht so ein bisschen interessante Dinge, aber nach und nach verliert mich dieser Band und das geht in diesen drei Kapiteln so langsam so weiter. Und das ist so ein schleichender Prozess und das ist alles ganz nett, aber es geht halt auch in so einer Action-Szene, finde ich, nicht so sehr über, ach ja, ganz nett für mich hinaus. Ja, kann ich schon nachvollziehen. Also diese Action-Szene mit dem Auto bin ich auch echt zwiegespalten, muss ich echt sagen, weil, ja, weiß ich nicht. Also dass das dann am Ende da mit dem Spruch, ja, wir verlieren keine Zeit und so, das ist nett gemacht, diese Situation, aber davor halt, wie dieses Kind auf der Straße und dann Action, er kann die Tür öffnen und das ist schon. Wie du sagtest, das geht wieder in diese Filmschiene mit, das ist zu übertrieben, das kann gar nicht in der Realität funktionieren. Ich meine, wir haben wieder ein fiktionales Werk hier vor uns, da ist es mit der Realität sowieso immer schwierig, aber gerade bei sowas bin ich dann, also ich bin persönlich immer ein Freund davon, wenn das einigermaßen logisch und nachvollziehbar ist. Und sowas kann ich mir halt null vorstellen, dass das klappt und dieses Kind wäre in jeder normalen, lebensrealen Situation wäre dieses Kind wahrscheinlich gestorben oder zumindest schwer verletzt und deswegen, ja, ist diese Szene bei mir so, ich mag es halt nicht, wenn es so unlogisch wird, sag ich mal, also generell auch und ja, das ist halt so ein bisschen, was ist so ein bisschen, ja, schwächer macht, sag ich mal, aber für mich persönlich, also mir gab es jetzt diesen Abschwächeffekt sozusagen nicht. Ich habe mich auch in diesen drei Stories ja noch gut aufgehoben gefühlt und trotzdem in jeder Geschichte mitgefiebert und mich hat der Band ja generell überhaupt nicht verloren. Also ich war da sehr begeistert von den verschiedenen Seiten von Amuro, die es hier so gab und auch eben wieder, dass wir ja sozusagen mal mitbekommen, wie er mit der Angestellten von Eri zusammen ist, sozusagen. Das gibt's ja sonst so gar nicht und sowas fand ich auch nett und das gefällt mir halt auch, wenn so die Charaktere abseits davon ja miteinander zusammen zu sehen sind. Ja, also bei mir ist das, geht so eher auf jeden Fall eher in Richtung Olli. Ich bin mit diesen Geschichten insgesamt ziemlich zufrieden. Also ich sehe das aber schon so, also ich weiß nicht, also man weiß ja, was einen irgendwie erwartet, wenn man so ein Band liest. Also, dass es da jetzt nicht irgendwie das geheime Identität irgendeiner Organisation oder es gibt da jetzt nicht irgendwie einen geheimen Organisationsfall oder irgendwie, weiß ich nicht. Ich hätte mir jetzt auch nicht vorstellen können, dass in so einem Band dann irgendwie ein Kriminalfall abgedruckt ist, den Toro dann in seiner Rolle als Sicherheitspolizist löst oder so. Von daher ist ja klar, was einen irgendwie bei dem Band oder keine Ahnung, also es wird dann ja klar, je mehr man liest, was einen so erwartet und man kann sich irgendwie dann darauf einstellen, beziehungsweise es ist klar, was der Band nicht ist und der Band ist halt nicht irgendwie eine große inhaltliche Ergänzung zu Detektiv Conan. Das sollte er, glaube ich, nie sein. Von daher weiß ich nicht, habe ich da nicht so die Erwartung dran gehabt, dass da jetzt irgendwie große Geschichten kommen. Torus Meisterwerke als Sicherheitspolizist oder was, keine Ahnung, wenn man die Rolle des Toro Amuro im Café Poirot betrachtet, ich weiß nicht, da kann ich mir halt nicht so spannende Sachen vorstellen. Von daher war es für mich klar, dass das eher so, ich sag mal, seichte Unterhaltung ist. Und da muss ich sagen, anders als bei den Detektiv Conan Filmen, wenn wir auf diese Action-Szenen am Ende zugehen, kann ich die hier wesentlich besser genießen, diese Action. Oder gerade diese Rennszene und wie das alles passiert ist. Im Gegenteil, ich konnte sogar, was ich bei den Filmen lache ich auch, aber weil ich es so traurig finde, das ist dann so ein mitleidiges Lachen. Und hier fand ich es tatsächlich eigentlich ganz lustig, wie es gemacht worden ist, wie er das Kind, wie er die Tür aufmacht, wie Olli schon sagte, eigentlich ist das Kind locker tot, aber er macht schafft es auch, die Tür aufzumachen, das Kind reinzusetzen, driftet weiter, setzt das Kind wieder ab, alles während der Fahrt. Minori guckt nur ganz verdutzt und dann noch diese völlig abgedrehte Szene, wie er dann an dieser Wand von diesem Tunnel-Ding da lang fährt. Also nee, ich konnte mich da richtig drüber amüsieren und das kann ich bei den Filmen nicht. Von daher war ich hier doch echt positiv überrascht, dass das für mich so gut funktioniert hat. Und ich glaube, wenn hier mehr Detektiv Conan drinne wäre, dann hätte ich das auf jeden Fall nicht genießen können. So war das für mich kein Problem und ich möchte auch noch die zwei Szenen, ich hatte in jedem Kapitel noch so eine Szene, die ich ganz gut fand und das war beim ersten Kapitel, war das diese Szene mit Azusa, wo sie zur Kasse gehen und sie dann so zu Toro sagt, halt, stopp, einen Moment und dann so wie so ein Handkartenschlag zu ihm ausholt und dann abstoppt und dann sagt so, jetzt müssen wir erstmal gucken, welche Kasse wir uns anstellen. So, das fand ich echt, ja, weiß nicht, gut, hat mir süß, weiß nicht, hat mir wirklich gut gefallen. Und Ist auch ein Easter Egg tatsächlich. Ist eine Anspielung auf die Szene aus der Bühne des Verrats, dem Fall, wo Wermut als Azusa ja so den Arm voranhält und genau. sie so sagt, geh nicht näher an die Leiche Ja, ran. also das, ich weiß nicht, also das hat mir echt gut gefallen. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich auch ein großer Azusa-Fan. Also mir gefällt der Charakter eigentlich sehr gut. Ich hätte ihn gern mehr. Oder ich weiß nicht, naja, was heißt mehr ein Detektiv Conan sogar, aber ich finde es gut, hier auf jeden Fall was von ihr zu lesen. Ob ich auch unbedingt mehr ein Detektiv Conan davon von ihr lesen muss, das weiß ich nicht, aber ich fände es jetzt nicht so schlecht, weil ich finde ihr Charakterdesign und ihre Art grundsätzlich nicht so schlecht. Hat mir auch immer ganz gut gefallen, wenn sie aufgetreten ist. Und dann dieses Ende auch vom ersten Fall hat mir gut gefallen, wo dann diese Frau, mit der sie sich vorher noch so gestritten hat, rigoros, sie haben sich diese Packung, dieses Rogenfisch da, Fischeier da aus dem so hin und her gerissen und dann sitzen sie da am Ende doch mit so einem Happy End drin. Das hat mich irgendwie glücklich, das so glücklich zum Ende gebracht, sage ich mal, hat mir gut gefallen. Und dann aber auch diese Szene im zweiten Kapitel, wo wir auch wieder bei diesem unrealistisch sind, wo Toro Amuro da irgendwie diese, ach, jetzt fällt mir nicht Kniebeugen, Klimmzüge gemacht hatte und er zählt so durch und ist schon bei 500 oder so. Und ich weiß nicht, wer von uns hier im Conancast oder ihr in den Kommentaren, das könnt ihr gerne mal reinschreiben, ob ihr 500 Klimmzüge schafft. Also ich schaff's nicht. Und ich habe im Fitnessstudio selten jemanden gesehen, der 500 Stück geschafft hat. Ja, das fand ich irgendwie eine coole Szene und dann noch so dieses, er schlägt gegen die Wand und dann denkt er noch an Akai und Scotch und so. Das hat mir echt gut gefallen. Muss ich schon sagen. Und das waren so diese Momente, wo ich mir denke, ja, das ist auch wieder so diese Conan Easter Eggs, die wir drin haben und dass ich auch diese Action gerade noch so in diesen Kapiteln gut vertragen habe. Also ich weiß nicht, ich bin echt gut unterhalten gewesen und auch wie Olli gesagt hatte bei dem letzten Ding, mit diesem, es ist auch ein bisschen Spannung da. Ist natürlich jetzt nicht so spannend wie ein Kriminalfall, aber schon so ein bisschen die Spannung, naja, schaffen sie es noch rechtzeitig oder nicht? Und eigentlich dachte man so, ja, er hat es geschafft und dann kommt nochmal diese Brücke mit dem Wasser und dann, ja, also es sind jetzt nicht die großen Plot-Twists des Jahrhunderts, aber ich weiß nicht, es ist schon, man will halt schon wissen, wie es weitergeht und das macht ja dann eine Story für mich aus und ich war sehr zufrieden mit den hier vorgestellten Kapiteln. Gut, dann würde ich sagen, wir nehmen uns noch ein paar weitere Kapitel vor und fassen die nochmal zusammen. Johannes, übernimm du. Sehr gerne. Und wir starten mit ja, Amuro, der mit ja, im Gespräch ist, im Telefongespräch und über Kogoro Mori redet. Und zwar mit, auch wenn wir ihr Gesicht nicht sehen, ist wohl unschwer erkennbar, dass es sich um Wermut handelt, die sich in der Badewanne räkelt. Also, wen das interessiert, auf jeden Fall sollte mal reinlesen. Und sie unterhalten sich ein bisschen über, ja, natürlich Kogoro, aber auch Kie, Sherry. Es geht so ein bisschen, warum Amuro noch dort bleibt bei Kogoro Mori. Und er sagt dann auch so: Man sieht da nochmal Conan im Hintergrund, er möchte den, ja, den Meisterdetektiv Kogoro, den schlafenden Kogoro irgendwie näher. Ja, oder erforschen, so in die Richtung, und schlafender Kogoro, das war so irgendwie das Stichwort für Wermut scheinbar, die unter Schlafproblemen leidet, also was sehr Menschlichem quasi, was wir wohl auch so in Detektiv Conan selbst nie erfahren würden. Und ja, Amuro gibt dann ein paar Tipps dazu, wie man besser schlafen kann. Wir sehen auch ein bisschen oder erfahren ein bisschen mehr über Amuros Schlafgewohnheiten und wie er mitten in der Nacht nochmal am Computer ein sehr interessantes Bild öffnet und dann auch einschläft und ja, und wie sein Schlaf aussieht. Und am nächsten Tag ist er dann im Café-Poirot und darf sich dann nochmal, ja, eine kleine Standpauke anhören, beziehungsweise nett gemeinte Tipps von Azusa zum Schlafen. Und hier haben wir nochmal so einen kleinen, runden, ja, humoristischen Abschluss, weil die Tipps ähneln sich ziemlich stark, wenn nicht eins zu eins, mit denen, die er selber erst noch Wermut am Telefon gegeben hat. Und ja, und damit ist das Kapitel auch schon zu Ende. Wir haben nochmal die Bonusseite, wo wir nochmal das Polizistenquartett sehen aus der Polizeischule. Und ja, dann geht's weiter auch mit dem nächsten Kapitel. Ich mach dich wieder schön sauber. Gemeint ist Torus Amoros RX7, sein Auto. Wir haben nochmal eine, ja, Doppel-Bonusseite, wenn man das so will. Und wer sich fragt, was es auf dem Graffiti zu sehen ist, da steht Bourbon. Ich musste lange überlegen, was da steht. Ich konnte es nicht so richtig lesen, muss ich ehrlich sagen. Aber es steht Bourbon da. Und ja, im Kapitel selbst sieht es so aus, dass Amuro sein Auto wascht und sich überlegt, was hat das Auto alles so durchgemacht. Wir haben so ein paar Vergangenheitspanels, sehen nochmal Conan im Skateboard und auch Ran und wie das Auto schwer gelitten hat. Und ja, er hat das Auto pitschepatsche sauber gemacht, als er plötzlich schockiert irgendwelche Pfotenabdrücke feststellt und sich überlegt, naja, woher kommen denn die jetzt auf dem Auto? Und er begegnet einem Hund, dem Streuner, und er stellt fest, Moment mal, den habe ich doch schon mal getroffen. Ja, das ist der Streuner, den er unter der Brücke einige Kapitel vorher getroffen hat, erstmalig. Und ja, dann füttert er den Hund noch sehr fürsorglich, bemerkt nochmal, dass er immer noch kein Halsband hat. Und ja, muss sich dann allerdings verabschieden, weil er los muss, wird wohl irgendwo hingerufen und so verliert sich die Spur. Und ja, dann sehen wir dann Amuro am Ende nochmal, wie er wieder in seinem Auto sitzt. Mittlerweile ist schon Abend geworden, als auf einmal es Klock, Klock, Klock macht und auf seinem ja, Auto findet er wieder einige Spuren und es ist derselbe Hund, den er schon am Morgen quasi getroffen hat. Und es scheint so, als hätte er die Spur von Amuro verfolgt. Und ja, kurzerhand legt sich der Hund schlafen auf Amuros Autodach. Und damit ist auch dieses Kapitel vorbei. Und ich würde sagen, wir steigen gleich weiter ins nächste Kapitel. Denn der Hund lässt uns so schnell nicht los und Amuro auch nicht. Amuro macht die Tür von seinem Apartment auf, als er bemerkt, dass der Hund direkt vor seiner Tür ist. Und ja, dann gibt es auch nochmal so eine kleine lustige Szene, wo Amuro dann sagt: So, ja, ich kann dich leider nicht adoptieren, Haustiere sind sowieso verboten, als die Nachbarin mit einem Hund rauskommt und er dann feststellen muss: Oh, ja, Hunde sind wohl doch erlaubt. Und er bemerkt auch, dass der Hund verletzt ist, fängt an, ihn ja zu versorgen, sagt, dass der Hund weiterziehen soll, aber der Hund erinnert sich auch an den fürsorglichen Amuro und dass er ihn gefüttert hat und so weiter. Und ja, der Hund, sehen wir dann in weiteren Panels, verletzt sich immer wieder und Amuro pflegt ihn immer wieder gesund. Als ja, als Amuro ihn dann letztes Mal sagt, er soll ihm nicht mehr folgen, tut es der Hund trotzdem und wird fast von einem Auto überfahren, was Amuro dazu bringt, waghalsig den Hund zu retten. Und ja, während er den Hund anschreit und sagt ja, dass er sich nicht mehr wieder verletzen soll und so weiter, dass er ihn nicht mehr zusammenfliegen kann, hat er einen gewissen Flashback und erinnert sich an seine Kindheit und wie er versorgt wurde von einem ganz bestimmten Charakter. Und hier haben wir wieder ein, ich sag mal, offensichtliches und sehr großes Detektiv Conan Easter Egg, was wieder drin ist, Amurus Kindheit und wie er sich verletzt hat. Er kennt da die ein oder andere Parallele und ist dem Hund daher auch nicht mehr böse und nimmt ihn zu sich mit nach Hause. Und damit ist das Kapitel soweit auch abgeschlossen. Und wir starten durch mit dem, ja, letzten Kapitel, das sich auch wieder um den Hund dreht und die Haido Tierklinik. Denn Amuro hat sich jetzt dem Hund scheinbar wirklich angenommen, dauerhaft angenommen und stellt fest, dass er natürlich auch die eine oder andere Impfung braucht, wenn es ein Streuner ist. Und bei der Zulassung in dieser Tierklinik stellt er auch fest, dass er gar keinen Namen für den Hund sich bislang ausgedacht hat. Und ja, dann bekommt der Hund nochmal oder soll nochmal ja, versorgt werden, dass dem Hund gar nicht so gefällt mit einer Spritze. Und ja, dann sind wir wieder zu Hause. Der Hund tobt nochmal ein bisschen, beziehungsweise hat Angst vor Spritzen und rammt nochmal eine Gitarre um, was Amuro dazu bringt, seine Gitarre zur Hand zu nehmen und ein bisschen zu spielen. Und wir wissen ja auch schon aus Detektiv Conan, dass Amuro das ziemlich gut kann. Und ja, er spielt nochmal ein bisschen ein paar verschiedene Lieder und der Hund reagiert auf die Lieder ein bisschen unterschiedlich und ist generell sehr glücklich, was dann Amuro dazu ein bisschen überlegt, so dass er vielleicht aus den Noten oder aus den Griffen, aus den Akkorden dann vielleicht irgendwie einen Namen macht für den Hund. Ja, was er dann auch tut. Und dann haben wir noch mal eine kleine Szene mit Kasami, der und Amuro auch wieder ein bisschen humoristisch gehalten, wo Amuro sagt, er geht, muss in die Tierklinik und Kasami vermutet erst, dass ja, weiß nicht, Amuro da dort die Schutzimpfung macht in einer Tierklinik und ist sehr verwundert. Aber Amuro sagt so, sag mal, das ist doch nicht dein Ernst, dass du es jetzt glaubst und keine Ahnung. Fand ich eigentlich ganz gut und ja. Dann sehen wir dann auch, wie ja, der Name des Hundes letzten Endes heißt und damit ist und mit der Versorgung des Hundes in der Tierklinik ist dann auch der Band tatsächlich zu Ende. Ja, wie fandet ihr die Kapitel? Ein größerer Fokus wird gelegt auf Haro, den Hund, was natürlich eine der Stärken von Zero Tea Time ist, weil der Hund ist süß, der Hund macht süße Dinge, süße Hunde findet jeder gut, deswegen ist Haro auch sehr beliebt. Benannt übrigens auch eine Referenz auf natürlich Haro aus dem Mobile Suit Gundam Franchise, was da so ein kleiner, was da so ein Robotermaskottchen ist, was immer wieder auftaucht. Gleichzeitig auch wieder in diesen Kapiteln eines meiner größten Probleme mit Zero Tea Time tatsächlich, die auch in den anderen Kapiteln zu finden ist, ist, dass ich die Charakterisierung von Kasami in diesem Spin-off nicht gut finde. Bis hierhin tauchte Kasami in Film 2022 auf, wo er ein kompetenter, ernster Polizeicharakter ist. Und auch in Kapitel 999 im Hauptmanga kam er auch kurz vor, wurde auch schon so ein bisschen komödiantischer eingesetzt, aber noch nicht ganz so. Und hier in Zero Tea Time und dann später auch, wie wir es vielleicht aus den Readly-Kapiteln kennen, ist er ein wesentlich tollpatschiger, trotteligerer Polizist, der eben so Sachen macht, wie dass wenn er gut schießt, da irgendwie, dass er rote Wangen bekommt und so, Furuya, ich hab toll geschossen und irgendwie blöde Verwechslung hat und blöd dasteht und blöde Sachen macht und irgendwie wie ein Trottel wirkt. Und das ist, finde ich, als Charakterisierung für so ein komödiantisches Spin-off, was ein bisschen lockerer angelegt ist, vielleicht ganz okay. Also ich fände es nicht gut. Aber ich würde sagen, so okay, kann ich mit leben. Ich wünsche mir, er würde ein bisschen ernster sein. Nur das Problem ist, dass diese Charakterzeichnung scheinbar auch überschwappt auf den richtigen Kasami, in Anführungszeichen. Was ich nicht gut finde, weil Kasami war nicht so. Und dass man Kasami jetzt hier so umdeutet, dass er Amuros trotteliger Sidekick ist, das finde ich eine der Sachen, die ich an Zero Zero's Tea Time, da kommt das nämlich her, am meisten mich stört. Während Amuros Charakter ist auch überzeichnet, weil Amuro ist hier der perfekte Mensch quasi. 500 Klimmzüge so in irgendwie 30 bis 40 Minuten, das ist fast Weltrekord, was er mal hier so eben locker macht. Und er ist der perfekte Fahrer und er ist perfekt in allem, was auch eine Art von Übertreibung ist, obwohl er ja auch durchaus Schwächen hat. Nur eben, das ist eine positive Übertreibung. Und ich finde, man hätte Kasami hier auch durchaus komödiantisch darstellen können, indem er eben komödiantisch übertrieben ernst ist in dieser Situation. Stattdessen ist er einfach ein Depp. Und das finde ich nicht gut. Und das stört mich sehr. Und das wird auch weiter so gehen. Und ich finde, der Charakter wurde in Zero's Tea Time so ein bisschen ruiniert. Und das macht es mir jedes Mal, wenn er auftaucht, ein bisschen madig. Ja, das kann ich nachvollziehen, habe ich so noch gar nicht bedacht, aber da würde ich mich dir voll und ganz anschließen. Also ich kenne Kasami ja aus den Filmen vorwiegend und da ist er, wie du schon sagtest, ein sehr ernster und kompetenter Ermittler und wird überhaupt nicht so dargestellt, wie er jetzt hier so ist. Also hier wirkt er, ja, wie gesagt, so eher wie Amuros Schüler, der nicht wirklich was auf die Reihe kriegt, weil Amuro muss ihm in jedem Kapitel, wo er auftaucht, kriegt er sozusagen nichts hin. Er muss gerettet werden oder er lässt einen Verbrecher entkommen, weil er sich überarbeitet. Er ist nicht ausgeschlafen, er braucht Hilfe bei Schießübungen und ja, jetzt dann als letztes kommt es so rüber, als wenn er nicht hinterblickt, was Amuro in einer Tierklinik möchte. Also es ist, glaube ich, noch keiner, mit dem ich auf die gesprochen habe, auf die Idee gekommen, dass irgendein Mensch sich eine Impfung in einer Tierklinik abholen will. Also das ja, würde ich ihm auch nicht unterstellen, dass er so denkt, aber so ein bisschen den Gedanken kann man bei dem Panel dann auch wirklich kriegen. Und ja, das ist, wie Lasse schon sagt, sehr schade, dass Kasami hier dieses Image sozusagen verpasst bekommt, gerade für die Leute, die ihn halt nicht aus Detektiv Conan kennen und das erste Mal mit diesem Charakter in Berührung kommen, haben hier halt jetzt so den Eindruck, ja, das ist halt sein Schüler und der kriegt halt nichts auf die Reihe und der ist so als komödiantischer Faktor sozusagen drinne. Und ja, das würde mich auch stören, wie gesagt, bin ich voll und ganz bei dir. Aber um ja mal wieder ein bisschen auf die positiven Seiten des Mangas zu kommen, was mir persönlich sehr gefallen hat, ist hier dann auch wieder die zahlreichen Anspielungen auf die verschiedenen Elemente aus der Detektiv Conan-Serie. Zum einen auch eben, wie eben schon erwähnt, auf den Film mit Zero, wo er dann sein Auto sauber macht und man genau sieht, aha, diese Szene war in dem Film. Ja, ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, als wenn ich den Film gesehen habe. Und ja, dann, wie er sein Auto sauber macht und dann auf dieses blitzblanke Auto ist, da sind plötzlich diese Hundespuren, kann ich voll nachvollziehen, dass er so austickt und denkt, nein, ich hab's gerade erst sauber gemacht, jetzt kommt da dieser Hund. Und ja, dann auch mir persönlich gefällt sehr schön diese Entwicklung mit dem Hund, dass er ihn erst gar nicht will und dann auch doch dann am Ende auch bei sich aufnimmt und mit ihm eine gute Zeit erlebt und dann auch wieder diese Parallele, die er hat mit Elena und wo man sich direkt auch, also ich sag mal so, man muss Detektiv Conan zuerst gelesen haben, wenn man sich bei diesen ganzen Flashbacks so wow fühlen will, oh, das kenne ich und oh, das war diese Szene und als nächstes kommt das im Hauptmanga und also so geht's mir jedes Mal so, wenn ich diese Szene habe und dann denke ich, oh ja, richtig gut und ja, aber auch hier, wie gesagt, fand ich dann sehr schön, als er dann mit dem Hund da sozusagen Gitarre spielt. Und ja, das würde ich mir gerne wünschen, wenn es denn mal als Anime kommt, dass man da auch ein paar schöne Gitarren-Solos von Amuro hört. Ja, und auch die Szene dann wieder mit Asusa im Café, wo er dann von ihr so ein bisschen belehrt wird und so. Das, ja, fand ich auch sehr schön und hat mir auch sehr gut gefallen, dieser Abschluss hier in Zero's Tea Time. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob der Hund, ich hoffe, dass der Hund jetzt auch weiterhin bei ihm bleibt und wir den Hund auch dann in den nächsten Bänden wiedersehen. Ja, dann würde ich noch meine Bewertung anschließen. Ich hatte ja Kapitel vorgestellt, jetzt kommt die Bewertung. Und ich muss sagen, ich fand, die beste Szene ist natürlich mit Wermut in der Badewanne. Also da kann man demnächst gerne mehr zeigen. Nein, also. Nee, also ich muss sagen, ich fand es irgendwie, ich weiß nicht, das ist natürlich auch sowas, was out of character ist, ne? Dass man dann irgendwie so sagt, so, die unterhalten sich über Schlaftipps, Bourbon und Wermut, so, das ist, hatte ich ja auch gesagt in der Inhaltsverstellung, das ist halt nichts, was man in Detektiv Conan irgendwie jemals lesen wird. Aber ich weiß nicht, hier konnte ich das auch genießen, sage ich mal, und auch diesen Plot-Twist am Ende, wo dann Azusa quasi dieselben Tipps gibt und auch der ist so genervt ist und oder so quasi so böse ist mit Amoruso, ne? Was hast du wieder bis in die Späte in die Nacht an deinem Handy rumgespielt, ne? Und am Ende wird dann aber doch gelacht und so. Nee, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und auch diese Szene, wo Amoro dann das erste Mal diese Pfotenabdrücke auf seinem Auto entdeckt und ja, keine Ahnung, gerade am Trinken ist und ihm dann irgendwie was das Zeug im Hals stecken bleibt und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ja, ob man den Hund, also klar, also irgendwie muss man halt, also ich sehe das pragmatisch, irgendwie muss man halt irgendwie noch einen Sidekick quasi einbauen, den man oft vorkommen lassen kann, der irgendwas machen kann, weil der Hund, der kann sich ja nie äußern für die Hauptstory oder so, oder dafür groß relevant werden oder Relevanz von der Hauptstory wegnehmen oder so. Deswegen ist so ein Hund eigentlich eine kluge Sache gewesen, den einzuführen und dem als Sidekick zu geben, um Amuro irgendwie eine Beschäftigung zu geben mit einem Charakter, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, der halt nichts in der Haupthandlung irgendwie vorantreiben kann oder die irgendwie groß verändern kann oder eingreifen kann. Man hat trotzdem Geschichten, die man erzählen kann. So. Und das andere, was mir auch gut gefallen hat, ist natürlich dieser Elena Miono Flashback, den wir hier haben, wo man sagen kann, natürlich, der dadurch, dass er jetzt hier auch vorkommt, entwertet der so ein bisschen den Flashback im normalen Band, so, wenn sich Amuro da irgendwie gefühlt alle, weiß nicht, paar Tage dran erinnert, dann ist es ja auch nichts mehr Besonderes und dann kommt man sich als Conan-Manga-Leser vielleicht eher verarscht vor und sich denkt so, warum mussten wir so lange da drauf warten? Naja, zumal, wenn wir uns erinnern konnten, da war es ja so, warum denke ich jetzt gerade jetzt dran an diesen Flashback so und hier, weiß ich nicht, da ist es schon wieder so, dass er da dran denkt. Naja, also das ist auch sowas, das kann man, also ich kann verstehen, wenn sich da jemand so ein bisschen dran gestört fühlt. Ich muss sagen, ich fand es auch hier nicht schlimm. Oder was ist nicht schlimm, mir hat es sogar ganz, mir hat es gut gefallen, dass er da, dass dieser Flashback hier dann so quasi eingebaut wurde, diese Anekdote mit dem Hund, der sich immer wieder verletzt hat. Es hat halt sehr gut gepasst. Und ja, dann diese Tierklinik-Geschichte mit der Spritze und der Hund, der Angst vor Spritzen hat dann und so, hat mich auch ganz gut unterhalten. Und dass wir Amuro an der Gitarre gesehen haben, das hat mir auch wieder sehr gut gefallen, weil, hatte ich ja auch gesagt, wir wissen ja, dass Amuro gut Gitarre spielt und so. Also muss ich sagen, gab es hier auch wieder einige Szenen, wo ich mir dachte, ach, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und ja, auch diese Kapitel, die am Ende kamen, haben mich gut unterhalten. Und zu Kasami möchte ich auch noch dann das sagen, dass ich kenne ja Lasses Meinung dazu zu Kasami. Und ich weiß, dass ihn das stört. Und ich kann es auch auf jeden Fall nachvollziehen, weil mich stört es auch ein wenig. Das ist hier ist Kasami, wenn man den Charakter aus den Filmen sieht so oder auch dann im Manga so ein bisschen, dann ist er hier out of character und wenn man das übernimmt in den richtigen Band, finde ich das auch nicht gut. Ich weiß aber auch, wie lasse, dass das wohl noch so weitergeht mit diesem out of character und dass das ja mir nicht gut gefällt. Trotzdem muss ich sagen, solange das auf Zero's Tea Time größtenteils begrenzt ist, kann ich damit leben, dass er hier so trottelig oder mal so doof dargestellt wird. Ja, es. Ja, ich weiß nicht, also solange das hier, sag ich mal, 80, 90% hier drauf beschränkt, das ist okay. Und wenn auch mal er dann irgendwie einen blöden oder tollpatschigen Kommentar im normalen Conan-Manga ist, macht, könnte ich das noch irgendwie, so sage ich, damit noch leben, weil er da jetzt nicht ein Charakter auf der war, der da schon, weiß ich nicht, seit 20 Bänden irgendwie konstant aufgetreten ist und jetzt plötzlich eine komplett andere Charakter darstellt, sondern dass der Charakter auch für Detective Conan, für den Manga noch sehr jung war, sehr. Ja, weiß nicht, noch gar nicht so oft in Erscheinung getreten ist. Von daher kann ich da noch irgendwie verzeihen, wenn dann eine Charakterentwicklung, die am Anfang vielleicht nicht so vorgesehen ist, ihm dann doch zugeschrieben wird, eben weil der Charakter nicht so entwickelt ist. Also das kann ich da noch so zugestehen, aber ich mag es eigentlich nicht, weil mir gefällt ein ernster Kasami eigentlich besser als ein humoristischer. Und ich sehe das auch so, dass man hier vielleicht auch mit dieser Ernsthaftigkeit noch einen oder anderen sehr guten Gag hätte machen können. Dass vielleicht mal der jüngere, eigentlich Untergebene, dann vielleicht mal den Amuro tadelt oder so. Ja, keine Ahnung. Und ansonsten ist klar, dass dieser Band hier vor allem eins ist: Fanservice. Das merkt man auch immer wieder, auch in den Amuro-Zeichnungen, an den grinsenden Gesichtern. Also dieser Sunny Boy, das kam, glaube ich, jetzt in allen Kapiteln vor, dass das Amuro als solcher dargestellt wird. Und dass es halt Fanservice ist. Und damit muss man sich, glaube ich, abfinden. Jetzt, wo wir mit dem gesamten Band auch so durch sind, wie würdet ihr den Zeichenstil von Takahiro Arai bewerten? Es ist ja so, Takahiro Arai ist ein sehr guter Mangaka, wie gesagt, hatte viele eigene Serien mit einem relativ schönen und eigenen Artstyle, der natürlich für dieses Spin-off, wie wir gleich noch sehen werden, sehr an Detektiv Conan angeglichen wird. Beziehungsweise, da können wir jetzt mal kurz drauf eingehen. Macht ja eigentlich Sinn. Wenn wir nämlich noch weiter blättern nach diesem letzten Kapitel, sehen wir einige Bonusseiten, wo uns Rohskizzen gezeigt werden von den Storyboards und allem drum und dran, wo auch an den Seitennotizen, an den Rändern Anmerkungen dazu steht, mit allem drum und dran. Da sieht man auch, da steht auch, dass Gosho Aoyama die Storyboards korrigiert hat quasi. Also wenn gerade bei Amuros Gesicht, das sieht man hier leider nicht, weil es in Schwarz-Weiß ist und die Anmerkungen sind rot gezeichnet, was hier auch überall gefühlt in jeder dritten Notiz irgendwie drin steht. Hier wurde übrigens Anmerkungen in dieser Farbe reingezeichnet. Das seht ihr jetzt nicht, weil das hier Schwarz-Weiß ist. Steht da im Band. Denke ich mir so, ja, okay. Das ist wahrscheinlich auch in Japan so. Deswegen kein Vorwurf an EMA, sondern eher an Shogakukan. Hätte es euch umgebracht, wenn ihr jetzt in den Zeichnungen vielleicht die Storyboards farblich abdruckt, dass man die roten Korrekturstriche sieht. Wenn man sich davon Eindruck verschaffen will, dann kann man auf Twitter gehen, auf den Account ZeroT-File. Das ist der offizielle Twitter-Account von Zero's Tea Time. Da veröffentlichen sie immer jede Woche oder zu jedem neuen Kapitel. Ist nicht groß Spoiler, also kann man sich ein paar Bilder relativ gut ansehen, wo man die Korrekturstriche in Farbe sieht, falls man sich mal so einen Eindruck davon verschaffen will. Und Aoyama sorgt schon dafür, dass sich Arais Zeichnungen von Amuro eher an Aoyamas Artstyle orientieren. Deswegen ist das im ganzen Spin-off näher dran an Conan als Arais normale Manga, aber sieht noch trotzdem unterschiedlich genug aus, um zu erkennen, okay, das hat auf jeden Fall jemand anders gezeichnet. Das scheint auf jeder Seite durch, finde ich. Ich kann Leute nicht verstehen, die sagen, das sieht eins zu eins aus wie Aoyamas Zeichenstil, das ist quasi identisch. Wo ich mir denke, dann guck noch mal ganz genau hin, bitte. Da ist einiges an Unterschied drin. Trotzdem muss man sagen, auch wenn es anders ist, und auch wenn ich persönlich Aoyamas Zeichenstil besser finde und den mehr mag, finde ich doch, dass Arai auch einen sehr ansprechenden und sehr lebhaften Artstyle hat, der für so eine lockere Spin-off mal ein bisschen kreativer ist mit dem Paneling, nicht so ein bisschen Standard und so ein bisschen was man aus Detective Conan vielleicht nicht so kennt, weil es so ums dialoglastigen Mystery nicht so zuträglich ist mit den Paneling-Sachen und manchen Sachen mit dem Framing, wie man so Bilder ausschauen lässt, mit denen hier rumgespielt werden kann, was für eine nette Abwechslung sorgt, finde ich. Ja, also ich habe es ja ganz am Anfang schon erwähnt, dass mir kam mir ja auf dem Cover schon anders vor, der gute Amuro. Und ja, jetzt haben wir auch gehört, warum das bei mir so war und auch, ja, warum es so ist und so bleibt und so. Ja, muss ich sagen, aber mir gefällt der Zeichenstil von Herrn Arai wirklich sehr gut und man sieht ganz klar die Unterschiede zwischen Aoyama und Arai. Das ist Fakt und es ist aber trotzdem nicht so, meiner Meinung nach, dass man hier ja komplett andere Charaktere halt vor sich hat. Und ich finde auch, selbst wenn die Zeichnungen etwas abweichen, so sehen sie trotzdem noch super aus und man weiß auf jeden Fall, wer ist welcher Charakter und deswegen, ja, gefällt mir Zero's Tea Time hier auch, ja, im Gesamtfazit wirklich sehr gut. Also, ja, wie gesagt, ein absolut positives Fazit hier von mir. Die Geschichten und die Zeichnungen und ja, alles in allem, ja, ist das hier ein Manga für zwischendurch, den man ja zwischendurch immer mal wieder lesen kann, mal so durchblättern kann, sich gerade wenn man Conan liebt, an bestimmte Szenen erinnern kann oder so, wie es bei mir halt war, so als wir bei Mystery Train Passring waren, wo ich so dachte, oh ja, als nächstes lese ich den Mystery Train Fall mal wieder. Und so geht es auch mit einigen anderen Szenen hier. Ja, deswegen finde ich, ja, ist das ein sehr guter Manga. Ich bin Egmont sehr dankbar, dass sie dieses Spin-off zu uns geholt haben und auch weiterhin holen werden. So hoffe ich, dass er gut erfolgreich war hier, Zero's Tea Time. Und ja, wie gesagt, zu den Zeichnungen, ja, die sind eigentlich absolut top, wie Lasse schon gesagt hat. Man erkennt, dass es nicht von Aoyama ist, aber es unterscheidet sich nicht großartig davon. Also ja, deswegen bin ich wirklich zufrieden, was uns Herr Arai hier so geboten hat. Kann ich nicht meckern. Also ich bin sehr zufrieden damit. Hat er sehr gut gemacht. Ja, also ich muss sagen, was die Zeichnung angeht, ich finde, Amuro wirkt an einigen Stellen irgendwie ein bisschen jünger oder ein bisschen niedlicher, sage ich mal, als es vielleicht so wäre, wenn Gosho ihn gezeichnet hat. Also insgesamt muss man sagen, ist das schon Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, weil ich finde, er macht insgesamt, kommt er an Gosho Aoyamas Stil schon sehr nah dran. Also klar, wir wissen nicht, Gosho, oder wir wissen, dass Gosho Aoyama auch einzelne Zeichnungen so knapp korrigiert, sage ich mal. Aber trotzdem muss ich sagen, ja, also einige Sachen, einige Szenen, Bilder und so, gerade so kleinere Panels, wo das mit den Proportionen vielleicht eher oder leichter ist, da wirkt er schon so, da könnte ich bei manchen Panels vielleicht sogar, muss ich ehrlich sagen, nicht genau sagen, okay, wenn ich jetzt nur dieses kleine Panel hätte, was jetzt, sage ich mal, fingergroß ist oder doppelte Fingerlänge, so, dann weiß ich nicht, ob das jetzt, ob das jetzt von Gosho Aoyama wäre oder jetzt hier aus Zero's Tea Time. Also manchmal ist das doch so echt nah dran, aber vielerlei Hinsicht, auch die anderen Charaktere, die gezeichnet sind, man merkt, dass es in dem Stil ist von Gosho Aoyama, auch von dem, was die Zeichnung angeht, aber halt eben häufig doch eher so mal die Gesichter anders sind, als man es vielleicht wir kennen ja jetzt schon fast 100 Bände Detektiv Conan, da merkt man dann schon irgendwie so diesen Stil, es prägt sich sehr stark ein und da merkt man dann schon, dass das ein bisschen anders ist, was vielleicht die Proportionen, die Augenbrauen angehen oder dass eben alles doch eher ein bisschen niedlicher tatsächlich auf mich wirkt, aber das, wie gesagt, das Meckern auf ganz hohem Niveau und ich erinnere mich, ich habe den auch irgendwo, diese Shonen Sunday Special Edition, ich glaube 200 Milliarden 200 Milliarden, sage ich, 2 Milliarden verkaufte Exemplare von Gosho Aoyamas Werken, wo viele Mangakas für die Shonen dann so Gezeichnungen gemacht haben von Gosho Aoyamas Charakteren. Und da hat man mal, fand ich super geil, das mal zu sehen, hat man richtig gesehen, wie die Charaktere aus Conan und Co. und Kaito Kid, wie die denn in anderen Zeichenstilen aussehen würden. Und da merkt man erstmal, wie groß da diese Palette ist an Manga-Zeichnern und was sie für einen Stil haben und wie stark sich das unterscheiden kann. Und da muss ich sagen, wenn ich das damit hier vergleiche, dann kommt er hier schon, also wirklich ganz, ganz nah dran. Also, weiß nicht, manchmal, manche Panels oder so, wenn jetzt nicht die Hauptcharaktere drin vorkommen, da denkt man sich auch, okay, das könnte jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, von Gosho Aoyama noch irgendwie in so einem Panel gewesen sein. Also, nee, Zeichenstil auf jeden Fall sehr gut und, insgesamt muss ich sagen, ja, es ist irgendwie, also ich würde sagen, es ist nur was für Detektiv Conan-Fans, die auch Detektiv Conan wirklich geschaut haben, weil die werden ihren Spaß daran haben, hier so das eine oder andere offensichtliche und weniger offensichtliche Easter Egg zu finden. Und ja, weiß nicht, dann macht es sicherlich sehr viel Spaß zu lesen und jemand, der wirklich absolut casual ist, weiß nicht, der wird den roten Faden vermissen, wenn er sich das liest, weil hier gibt es irgendwie keinen roten Faden. Die Geschichten, die sind alle sehr, ich sag mal, generisch. Es entwickeln sich immer wieder andere, komplett andere Geschichten, und wenn man Amuro überhaupt nicht kennt vorher, dann kann man das überhaupt nicht nachvollziehen. Also es ist auf jeden Fall nur was für Conan-Fans, und es ist nicht sowas irgendwie Slice of Life, was man jedem empfehlen kann. Von daher, ja, das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, und ich muss sagen, für 7 Euro, was der Band ja kostet, ist es auch für Detektiv Conan-Fans schon ein bisschen teuer, aber ist noch im Rahmen, sage ich mal. Aber dafür, dass das jetzt auch nicht, dass es sich sehr schnell lesen lässt und ne, nicht so viel Inhalt bietet und nur so eine, ja, zwei, eins, zwei, drei, vier so Bonusseiten, sage ich mal, wo ich noch anmerken möchte, dass die letzte Bonusseite oben ein bisschen abgeschnitten ist, das Gosho-Aoyama Works. Da sollten eigentlich noch, wie ihr hier unten rechts sehen könnt, zum Beispiel über dem O von Gosho diese Striche sein, was nicht ist. Also hier ist das ein bisschen nach oben gerutscht, das hätte noch ein bisschen nach unten gehört. Naja, nur eine Kleinigkeit am Rande, die mir noch aufgefallen ist. Also ich muss sagen, für 7 Euro ist es wirklich nur was für Detektiv-Conan-Fans. Ja, also ich hatte ja schon zwischendurch anklingen lassen, dass mich der Manga so ein bisschen verliert. Was vielleicht, also das liegt nicht an meinen Erwartungen. Ich kannte das Spin-off schon seit 2018 eben aus der japanischen Veröffentlichung. Aber, und ich mag auch Slice-of-Life-Serien und ich habe damit überhaupt kein Problem. Yotsubato ist eine der besten Serien aller Zeiten vielleicht und das ist alles nur Slice of Life. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwas hat mir dann doch so ein bisschen gefehlt, dass ich so sage, das ist richtig tolles Slice of Life. Ich finde, das ist okay. So kann man gut weglesen, ist ganz nett. Vor allem natürlich aber mit Bezug zu Detective Conan. Ich kann nicht sagen, wie das ist, wenn man das liest, ohne Bezug zu Detective Conan. Ich habe ihn nun mal seit über einem Jahrzehnt, den Bezug zu Detective Conan, deswegen. Aber für mich als Detective Conan-Fan war das zu lesen so, ja, ne? Und langsam kann der Band auch zu Ende gehen. Ach, da ist er ja auch schon vorbei. Ah ja, war, ne? Ganz nett, so. Für zwischendurch so ein kleiner Snack. Und dann eben auch, was Johannes gesagt hat, würde ich dem so ein bisschen zustimmen. 7 Euro, 50 Cent teurer als so ein richtiger Conan-Band, 1 Euro teurer als ein Sonderband. Für, wie gesagt, 132 Seiten so Manga und ein paar Bonusseiten, wobei die meisten davon eine simple Zeichnung sind und dann am Ende noch drei Seiten mit Storyboards. Das finde ich, die Storyboards sind super. Das würde ich gerne öfter sehen, weil Storyboards vom Manga zu sehen ist immer interessant. Ah, also ich würde sagen, ich könnte, also natürlich ganz klar, also wenn man Amuro-Fan ist, ne, dann kann man hier natürlich fast bedenkenlos sagen, ey, lies dir meine ersten Band rein und wenn dann kann dir das schon gefallen. Es gibt auch manche Amuro-Fans, die finden die Serie nicht so toll, weil sie Amuro ein bisschen zu perfekt darstellt. Eben die Leute, die mögen, dass er auch mal ein bisschen fehlerbehaftet ist im richtigen Manga. Aber ich glaube, man kann jedem Amuro-Fan einfach mal sagen, der das Spin-off nicht kennt, ey, lies mal den ersten Band rein und mit hoher Wahrscheinlichkeit wirst du deinen Spaß mit haben. Und auch so ein Detective Conan-Fans kann man sagen, ey, ist ein bisschen nice to have. So, kleines Bonussachen für nebenbei, ganz nett. Einmal kann man gut durchlesen an einem Tag. Wirklich an einem Tag, eigentlich braucht man dafür nicht mal eine Stunde richtig für den Band. Und dann ist es auch vorbei und das war alles ganz nett. Und dann denkt man sich, ach ja, vielleicht kaufe ich mir den nächsten Band, muss aber nicht sein, mal schauen. So ganz gemütliches, Comfort-Food-mäßiges für zwischendurch. Und wie gesagt, ich habe meine Probleme mit so einigen Aspekten, aber das macht daraus jetzt nicht unbedingt einen schlechten Manga für mich. Es ist halt so ein Gefühl von, ach ja, ganz gut, ist okay, ja. Hat mich nicht groß gestört zu lesen, fand ich insgesamt so, ja. Und das ist halt, wenn man mit so einem Gefühl rausgeht, das ist natürlich nicht schlecht per se, aber das ist natürlich auch nicht gerade das höchste Lob, was man verteilen kann. Und man muss sich halt bewusst sein, wo man hier reingeht. Das hat Johannes richtig gesagt. Man muss sich darüber bewusst sein, muss sich darüber im Klaren sein. Und wenn man das so möchte, wenn man das eben sagen möchte, so ein kleines Bonusding, für 7 €, weil ich bin großer Detektiv-Conan-Fan, dann, hey, absolut kein Problem. Have fun damit, kauf's dir, toll. Aber es ist, finde ich, nicht etwas, wo man sagen muss, unbedingt kaufen, super, das ist das Must-Have für jeden Detektiv-Conan-Fan, sondern ist einfach kein Must-Have, sondern ein Nice-to-Have. Und das ist auch was wert, aber wie gesagt, nicht unbedingt Ja, da notwendig. möchte ich aber auch schon sagen, also du hattest das eben gesagt, so ja, man hat sich dann irgendwie im Laufe des Bandes mal gefragt, wann ist jetzt zu Ende? Also so ging es mir gar nicht. Ich habe das in einem Stück durchgelesen und man braucht keine Stunde. Also das war jetzt auch bei mir nicht der Fall. Aber das war schon so, ich habe es gelesen und ich habe mich unterhalten gefühlt. Also das muss ich schon sagen. Es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, naja, jetzt kommt jetzt und auch schon wieder der Hund oder so, sondern es war schon so, dass ich mich unterhalten gefühlt habe und wie du sagst, das Nice to Have, das zu haben, das ist auch schon viel wert und ich bin froh, dass der Band das nach Deutschland geschafft hat. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mir den damals auch, als ich in Japan war, gekauft und gelesen. Das ist jetzt aber auch schon dann, ne, 2 Jahre oder was her. Als ich den das letzte Mal gelesen hatte und jetzt halt nochmal auf Deutsch gelesen und ich muss sagen, so, das dafür ist es auf jeden Fall nicht schlecht, so das zu haben, zu lesen, und mir macht es auch Spaß. Ich bin jetzt kein großer, das muss man vielleicht auch dazu sagen, ich bin kein großer Amuro-Fan, ich mag ihn eigentlich nicht so, aber ich habe mich, wie gesagt, trotzdem unterhalten gefühlt und dann denke ich, ist es mir das auch wert, den Band zu holen und ich würde mir dann wahrscheinlich auch trotzdem, auch ohne den Podcast oder so, würde ich mir dann auch Band 2 holen, weil ich doch sage, so oder so, dass ich da nochmal reingucken möchte, auf jeden Fall. So gut hat es mich dann doch unterhalten und deswegen, ja, bin ich echt, ja, doch zufrieden mit dem Band und ich glaube wirklich, wenn Leute noch wirklich große Amuro-Fans sind oder so, dann können die da viel mehr noch rausnehmen aus so einem Band. Wobei, das hatte ich ja auch schon gesagt, so, er wird hier schon sehr fanservicehaft auch halt auch dargestellt, auch wie er das Auto wäscht und so, hätte mir noch gefehlt, dass er sich noch das T-Shirt vom Leib reißt und noch irgendwie den Oberkörper einseift oder so, aber das war dann wohl auch noch zu viel Fanservice. So, nee, ja, also das muss dann jeder für sich selbst entscheiden und dieses Sunnyboy-Haft und ob ihm das gefällt oder nicht. Aber nee, insgesamt doch, ziehe ich ein positives Fazit auf jeden Fall unter dem Band und wie gesagt, ich werde mir auch sicher den zweiten holen. Vielleicht dachten sie sich, ach, wir haben Amro schon da oberkörperfrei im Bett gezeigt, da brauchen wir jetzt beim Auto nicht Ja, übertreiben. vielleicht, ich weiß nicht. Ja, aber das ist halt, das fällt einem auch auf, wenn man es liest, ne? Also das ist klar, dass es in diese Richtung geht, ne? Also Amuro hat seinen auch schon aus bestimmten Gründen, dass er das gesagt, er freut sich enormer Popularität und Beliebtheit in Japan und das war auch der Grund, warum er so eine Serie bekommen hat und nicht ein anderer Charakter aus Detektiv Conan. Deswegen, und das merkt man halt auch schon, wie ich finde, sehr stark und damit muss man auch zurechtkommen, wenn man das liest und sich da nicht von irgendwas täuschen lassen. Das ist nicht so. Ja, dann möchte ich nach euren Ausführungen auch noch mal ganz kurz halt dort einhaken in Richtung Kaufempfehlung und ja, Fazit in dieser Richtung. Ja, muss ich natürlich sagen, also vielleicht hat man es gemerkt, ich habe Zero's Tea Time ziemlich gelobt während des Podcastes und war sehr begeistert. Liegt bei mir natürlich auch daran, ich bin Conan-Fan seit der ersten Stunde und kenne die Easter Egg-Anspielungen, kenne die Charaktere und ja, mag persönlich so ein bisschen auch dieses Slice-of-Life-Genre und war daher erfreut, mal zu sehen, wie es Amuro so im Café Poro geht, was er da alles so repariert und wie er mit den Kunden umgeht und so. Das hat mir sehr gut gefallen und ja, aber eben ja, mal der andere Punkt, wenn man jetzt die Serie Detektiv Conan und den Charakter Amuro gar nicht kennt, dann wird es hier sehr schwierig, wie Jonas schon sagte, der Story zu folgen, weil es ist kein typischer Slice of Life Manga, der eben einen roten Faden hat und wo man den Charakter von morgen an begleitet und am Ende des Bandes ist das erste Schuljahr rum und man hat alles miterlebt. Das ist hier nicht so. Hier ist es wirklich zusammengewürfelt und man kann der Story, wie gesagt, sehr gut folgen, wenn man die Charaktere kennt, wenn man ein bisschen Vorbildung durch Conan hat und so. Und auch Amuro-Fans, ja, sind hier gut mit beraten, denke ich mal, weil man hier, ja, so ein bisschen mehr auch von seinem Leben so erfährt und wird würde ich sagen, Detektiv Conan-Fans, die auch Slice of Life so ein bisschen mögen, die so ein bisschen auch abseits von Kriminalfällen interessiert sind, und Amuro-Fans, die auch so ein bisschen gerne in sein Leben blicken wollen, die können hier gerne zuschlagen. Und ja, aber die halt, die sozusagen null Berührungspunkte mit Conan haben und als erstes jetzt sozusagen einen Manga lesen und sagen, ja, da gibt's so ein Spin-off. Ist das denn gut für mich als Nicht-Conan-Fan? Da würde ich doch eher sagen, nee, dann fangt lieber mit einem normalen Conan-Band an, weil so ist das halt, ja, ziemlich schwierig. Ja, und auch was den Buchpreis angeht, ja, gehe ich so ein bisschen mit in eure Richtung. Also 7 € ist schon ein stolzer Preis für, ich sag mal hier, ziemlich schnellen Lesefluss. Also ich war auch gefühlt halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, dann war vorbei. Und wie gesagt, mir hat es gut gefallen. Ich habe die 7 € gerne investiert. Aber wenn man es mit einem normalen Conan-Band vergleicht, dann denkt man, wow, bin ich schon durch? Das kann ja gar nicht sein. Und ja, die andere Frage ist natürlich, was ist preislich gesehen die Alternative? Ich kenne mich nicht im Buchpreissegment aus und weiß nicht, inwieweit man den Preis noch runterschrauben kann. Also auf 5 € pro Manga kommen wir, glaube ich, seit Jahren schon nicht mehr. Und da wäre dann überhaupt die Frage, wie viel könnte man, wenn man Zero's Tea Time drücken könnte, wie viel könnte man preislich runtergehen? Also selbst wenn es jetzt 6,50 € wären, ist jetzt auch nicht so der preisliche Unterschied. Ja, und ich glaube, man muss auch zwei Sachen bedenken. Also einmal, das kommt ja, wenn wir über den Preis diskutieren, vielleicht ein bisschen kurz. Also einmal, möchte ich an dieser Stelle deswegen sagen, ich bin froh, dass EMA diesen Versuch wagt, überhaupt Zero's Tea Time nach Deutschland zu bringen. Dass wir hier nochmal so die Möglichkeit haben mit einem Spin-off, der jetzt auch noch ein paar Bände weitergehen soll und was ja auch schon angekündigt ist. Das finde ich wirklich super, dass wir da die Möglichkeit haben, dass immer so dieses, ich nenne es jetzt mal Experiment wagt, und nochmal probiert, irgendwie so ein Spin-off rüberzubringen. Dann muss man halt sich das im Hinterkopf behalten, was wir eben auch gesagt haben. Es ist wahrscheinlich nicht irgendwie ein Manga, der jetzt sich für jeden eignet, sondern nur für Detektiv Conan-Fans. Und wie viele Detektiv Conan-Fans gibt es da, die sagen, aber ich muss jetzt unbedingt noch ein Spin-off lesen von Detektiv Conan. So, also dass die Zahlen vielleicht geringer sind als von einem regulären Band, könnte ich mir zumindest vorstellen, und dass da dann halt gesagt wird, okay, damit sich das lohnt, muss der Preis dann vielleicht nochmal 50 Cent teurer sein. Dass da solche Kalkulationen angestellt wurden, kann ich mir vorstellen. Im Japanischen kostet der Band, hatte ich nochmal geguckt, 630 Yen, allerdings ohne Steuern. Das sind umgerechnet 5 Euro noch was, ein paar gequetschte. Ja, also tiefer, also weniger als 5 Euro wird es nicht, der deutsche Band so. Deswegen, ja, also ich kann diese Preispolitik, ich hätte es gerne günstiger gehabt, aber ich kann es irgendwo verstehen, dass es so geworden ist, 7 Euro. Und wie gesagt, dafür muss ich sagen, bin ich überhaupt froh, dass überhaupt was kommt aus Japan mit so Spin-off, dass man das überhaupt versucht hat, weil das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Und wir erinnern uns an die Gosho Oyama Short Stories, oder nee, wie hießen sie? Short Story Originals. Also nicht dieses eine, nur Short Stories, okay, ja. Also nicht das Einmalige, was erschienen ist, sondern diese mehreren Bände, die dann halt auch eingestellt worden sind, weil sich da die Zahlen nicht gelohnt haben. Und entsprechend finde ich es okay, finde ich es cool, dass immer das überhaupt sich noch wagt, und also was heißt wagt, aber oder es probiert zu sagen, ja, hey, das wurde auch nachgefragt, das haben sie ja wohl auch mal auf Social Media kommuniziert, das wird immer mal wieder nachgefragt, Zero's Tea Time, und ja, wir möchten es mal bringen, und das finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Und dass der Preis dann bei 7 Euro liegt, da, ich finde es für den Inhalt zu teuer, aber vielleicht ist so die Preisgestaltung, dass da dem Verlag gar nicht viel groß möglich bleibt, das irgendwie zu ändern. Also das sollte man vielleicht noch berücksichtigen. Der Band tatsächlich, den du genannt hast, der Preis in Japan ist auch ein bisschen höher als der Preis von einem normalen Conan-Band. Der Band ist ein bisschen größer in Japan auch, ist ein anderes Format. B2, glaube ich, oder irgendwie sowas stand im Shop drin. Jedenfalls ist ein bisschen größeres Format, ein bisschen bessere Papierqualität in Japan und erscheint auch tatsächlich unter einem anderen Label. Während Conan unter dem normalen Shonen Sunday Comics erscheint Zero's Tea Time unter dem Shonen Sunday Comics Special Imprint, weil es eben so ein anderes Format hat und ein bisschen größer ist und ein bisschen teurer ist. In Deutschland, der Band ist ein bisschen breiter als Detektiv Conan Band. Ich habe jetzt mal meinen Band 98 zum Beispiel draufgelegt. Gleiche Höhe, aber der Zero's Tea Time Band ist ein kleines Stück breiter. Und Papierqualität ist halt was, was wir in Deutschland da nicht so wirklich Unterschiede haben, weil, naja, es ist halt gute Qualität. Und in Japan muss man ja wirklich sagen, da gibt es deutliche Unterschiede, was die Papierqualität angeht, wenn man sich so einen normalen Band kauft und wenn man sich so ein bisschen besseren, in Anführungszeichen, Band kauft. Und ja, die 50 Cent, es ist halt so, ich kann immer da auch verstehen. Und ich bin auch froh. Ich bin wirklich froh, dass sie das nach Deutschland bringen. Man muss dazu natürlich sagen, es ist im Vergleich zu den Short Stories kein Commitment so wirklich, weil sie sehen halt, es sind vier Bände da. Vielleicht kommt irgendwann dieses Jahr noch ein fünfter, den bringen wir dann auch. Und das ist halt was anderes, als wenn man die Short Stories sieht, wo es irgendwie damals, ich weiß nicht, wie viel, als Egmont das rausgebracht hat, wie viel es da gab, aber jetzt zum Beispiel, heutzutage gibt es ja so über 40 Short Story Bände und wir sind in Deutschland ja nicht so weit gekommen. Das heißt, da ist ein riesiger Backlog, den man potenziell bringen kann oder muss oder was die Fans vielleicht erwarten. Und wenn es dann nicht so läuft, dann muss man es abbrechen und kein Verlag will gerne Serie abbrechen. Und da Zero's Tea Time ist eine sehr kompakte Serie insgesamt, so vier Bände, das releasen die halt so alle paar Monate durch und das läuft dann. Und ich bin auch froh, dass sie diesen Versuch wagen. Und ich glaube, wir haben ja insgesamt jetzt ein durch und durch po ziemliches positives Fazit gezogen, was insgesamt zu dem Manga angeht, halt mit und ein paar kleinen Einschränkungen, was man eben vorher wissen sollte oder bedenken muss. Und in dem Sinne finde ich, dass sich das wirklich auch gelohnt hat, den Manga nach Deutschland zu bringen. Und ich habe meine Probleme mit dem Manga, habe ich ja schon gesagt und so. Alles, habt ihr ja gerade alles gehört. Aber allgemein als Conan-Fan bin ich riesig froh, dass Conan als Serie so gut funktioniert in Deutschland, dass auch solche Spin-offs nach Deutschland kommen. Und für die Serie mit allem drum und dran, für das Franchise in Deutschland ist das toll und wichtig und gut. Und auf dieser Ebene finde ich das Spin-off toll. Und ich glaube, man hat jetzt im Podcast gut rausgehört, was wir davon halten und kann sich darauf der Basis vielleicht eine Kaufentscheidung treffen, wenn man sich bisher eben noch nicht dafür entschieden hat, den Manga zu kaufen. Gut, und damit sind wir auch am Ende dieses 133. Concast-Themen-Podcasts angelangt, dem ersten Concast zum Thema Zero's Tea Time. Ihr könnt euch natürlich sicher sein, wenn die nächsten Bände erscheinen, werden wir auch diese Bände besprechen. Ich bedanke mich heute ganz recht herzlich fürs Zuhören, kann nur noch verweisen auf unsere Social Media Präsenzen und unsere Webseiten. Hier auf conannews.org findet ihr die neuesten News zu allem Drum und Dran mit Detektiv Conan und auch Zero's Tea Time. Im Conan-Wiki findet ihr ein robustes deutsches großes Wiki zum allem, was Detektiv Conan angeht. Und im Conan-Forum könnt ihr mit anderen Fans über alles Mögliche zum Thema Detektiv Conan diskutieren. Wenn ihr lieber auf Discord unterwegs seid, dann haben wir auch einen Discord-Server für euch. Unter connews.org/discord bekommt ihr da den Invite-Link und könnt mit unseren Usern da über alles Mögliche schreiben. Auf Social Media findet ihr uns überall auf twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews, youtube.com/connews. Unterstützen geht per Amazon Reflink oder über Patreon. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut und ich hoffe, ihr habt den Podcast bei einer schönen Tasse Tee genossen. Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich fürs Zuhören und ja, um im Café-Jargon zu bleiben, bitte beehren Sie uns wieder.